10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Schulz. Und halt. Das fängt ja gut an. Das Klaus, kannst du ein bisschen lauter? Lauter? Sei doch mal richtig, richtig laut. Ist zu leise? Ja, war ein bisschen leise. So besser? Ah ja, viel besser, danke. Viel besser. So, ja, Planet Bob Hörlabor, es ist die Folge Nummer 4, habe ich gesehen. Ja. Oh, siehste? Ja. Verpassen Sie... Verpassen Sie auch nicht tolle Folgen wie Ratschebändchen ohne Ende oder Eine Gurke müssen wir streichen. Die legendäre Folge war aber die 1, wie Kai 6 Flens innerhalb von 2 Stunden vernichtet hat. Auch bekannt, die Folge gut auf, das wird sich nicht mehr wiederholen. Auch bekannt unter dem Namen Kalte Pflaume. Wer sich erinnern möchte, kann das jetzt gerne tun. Ich will das nicht. Kalte Pflaume. Müsste ich mal alles nochmal nachhören irgendwie, aber ich komme im Moment gar nicht dazu. Ach. Haben wir Themen? Ja, ich würde mal sagen, zuerst trinken wir mal ein Bier. Ja, genau. Prost. Ja, was trinken wir denn heute alle? Ja, Bier. Ich habe ja vorhin in unserem Chat geschrieben, ich trinke heute Chiemseer. Der Klaus wird es kennen. Du trinkst den Chiemseer? Mhm. Direkt mit frisch Brauwasser aus dem Chiemsee, aus dem FKK-Bereich. Gebraut in Rosenheim am Inn. Ja. Also sauber. Was Klaus trinkt, wissen wir, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich heute alles trinke hier. Ich habe nämlich natürlich einen Augustiner. Und dann habe ich diverse Energy-Drinks gekauft heute zum Durchprobieren. Ihr kennt Domino... Wie lange willst denn du machen? Ihr kennt Domino Day, oder? Hat es jemand von euch mal gesehen? Ja, genau. Da gab es doch immer so eine Lebenslinie, hieß sie. Das waren die Steine, die außenrum immer gelaufen sind. Wenn irgendwo so eine Attraktion, falls die mal schief geht, könnt ihr euch erinnern? Aha. Ja, nee. Genau. Also meine Lebenslinie heißt Augustiner Hell natürlich und die Attraktionen zwischendurch sind hier diverse Energy-Drinks. Wie heißen die? Rhinos habe ich dabei. Was, wie heißt das? Relentless Energy Drink. Maximal klingt aufregend. Antriebsstoff steht da drauf. Dann ein Monster. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Ja. Das ist auch die größte Dose. Und natürlich der Klassiker. Für Notfälle habe ich noch eine Clubmate hier stehen. Und jetzt schauen wir mal, wie das wird. Sauber. Pop, ja. Was trinkst du? Ja, ich habe gerade einen Radeberger Pilsener aufgemacht. Das ist 0,5er Gebinde und dazu genehmige ich mir einen echten Nordhäuser Eismin-Pfefferminzlikör. Oh, leck. Den habe ich von dem Stevie gestern Abend geschenkt bekommen. Alter, der hat richtig Gas gleich hier. Gleich schöne Grüße in Richtung Franken, ja. Jo, ich trinke ein, sorry. Ja, gut. Ich trinke ein, Kirner Pilzi aus der Region. Und ich habe noch Goldbrand hier stehen und natürlich den habe ich geschenkt bekommen vom Daniel Bialas, vom Brombeerfalter. Herzlichen Dank nochmal. Da habe ich irgendwo mal beim Gewinnspiel mitgemacht, habe da schon nie mehr dran gedacht. Die kamen gestern oder vorgestern. Ja, danke nochmal. Und ja, den Prinz, was ist das, Williams Christ Barrick, der steht auch noch hier irgendwo. Also, Bestimmung ist gesorgt. Der Eismint ist übrigens nur so eine kleine Flasche, sagt man schon. Ja, dann reicht ja gar nicht für uns alle, oder was? Nee, der wird nicht für uns alle reichen, aber du hast ja deinen Goldbrand da. Ja, ich kann mich niedermachen, du. Die Presse und ein Professor oder ein Doktor hat uns hat wohl gewusst, dass wir heute podcasten. Wusstet ihr das eigentlich? Nein, sag mal. Heute ist eine neue Bierstudio rausgekommen. habe ich vorhin zufällig gelesen. Ach ja, genau. Professor Dr. Helmut Quack hat ein Bier. Alfred Jodokus Quack. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Hatti, bitte weiter. Der hat eine Studie rausgebracht: Kölsch versus Alt. Erkenntnisse aus konsumentenpsychologischen Experimenten. Er hat 50 Kölner und 50 Düsseldorfer zum Thema Kölsch und Alt befragt. Also die Kölner trinken wohl gerne Kölsch, die Düsseldorfer trinken gerne ihr Alt. Und das waren alles Protagonisten zwischen 35 und 65 Jahren. Jetzt hat er einen Test gemacht und hat die Protagonisten das Bier blind trinken lassen. Was denkt ihr, wie viel Prozent haben gesagt, okay, das schmeckt gut oder das schmeckt gut? Bier trinken, bis du blind bist, ja, kenne ich. Nee, aber Köln und Düsseldorf, die haben ja so irgendwie Probleme, glaube ich, wie Bremen und Hamburg. Aber der hat das wirklich getestet. Was denkt er, wie viel, also die haben also allen Protagonisten jedes Bier gegeben. Und er hat sie dann mal gefragt, was denn besser schmeckt und was nicht. Ja, ich habe das auch gelesen. Ich könnte es jetzt verraten. Bin gespannt, was die anderen beiden sagen. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ja, also, es ist wirklich 50-50 rausgekommen. Genau, mein Kenntnisstand ist, dass viele es nicht unterscheiden konnten, was ist, gell? Okay. Und dann haben wir gleich in Grün noch. Dann oh, der Hatti hakt ab. Okay. Hatti? Jo. Ja, irgendwas war doch jetzt. Der hat bestimmt heute Nachmittag schon gesoffen, wa? Ja, und dann haben sie das Ganze dann mal nicht im Blindflug gemacht und dann konnten die natürlich sehen, was sie trinken und dann ist es natürlich so ausgefallen, was man sich denken kann, die Kölner mochten ihr Bier lieber, also ihr Kölsch lieber und die Düsseldorfer ihr Alt. Wir können ja mal in den Shownotes diese Umfrage, die gibt es nämlich als PDF im Dokument, verlinken. Also das wird dann alles sehr, sehr in Worte gefasst, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Aber ich fand es mal interessant, dass es passend heute eine Umfrage zum Bier gab. Aber Klaus, du kommst aus Köln, ne? Oder bist da geboren? Ich bin in Gummersbach geboren. Das sind so 35 Kilometer von Köln weg, aber ich war öfter mal in der Domstadt, ja. Wer kommt denn aus Gummersbach? Da gibt es auch einen Bekannten, der... Die Handballer zu holen. Heiner Brandt, lange Zeit. Nee, da kommt noch einer aus Gummersbach. Ja. Ja. Muss man da Wikipedia nachfragen. Gummersbach. Hier, die Dingens Heller von Sinn kommt auch aus Gummersbach. Die Schakalaka. Ja. Ja, aber hat die, was denn, Köln, jetzt wolltest du wissen, ob ich Kölsch trinke oder was? Ja, ja, also ich hab's mal getrunken. Allein diese Gläser, das sind doch so Longdrinkgläser, da trinke ich Bacardi Cola raus. Ja gut, Kölsch trinken ist ja wie musst du dir vorstellen, wie Morsezeichen, ne? Zwei kurz, drei lang. Ne? Die kurzen sind dann die Schnäpse dabei. Und dann kommst du auch schon zurecht. Aber ist ja nicht umsonst so, dass ich jetzt in Bayern wohne. Ja, ich weiß nicht, Kölsch. Der Jürgen Domian kommt auch aus Gummersbach. Ja, siehst du? Da war noch irgendjemand, der daherkommt. Deswegen heißt das auch sprichwörtlich Kummersbach, ne? Ach, oder? Ja. Einer Brand. Naja, macht mal weiter. Ja, hast du schon mal Kölsch getrunken, Kai? Ja, aber das verträgt sich mit meinem Schädel irgendwie nicht. Da ist, weiß nicht, da fehlen die Synapsen oder sowas. Ich war gestern zum Grillen. Da war so eine völlig durchgeknallte und die sagt, sie hat irgendwie selbstgebrannten Schnaps aus Bulgarien dabei und bei selbstgebrannt bin ich mal vorsichtig, weil Alkohol soll ja blind machen. Ich hab da... Ach, deswegen trage ich Brille. Ich hab da echt nur die Hälfte von diesem Schnaps getrunken und ey, das hat gebrannt, das Zeug. Ich sag, was ist da drin? Ja, Alkohol. Das haben die wirklich irgendwie selber mit reinem Alkohol gemacht und ist da was dran? Wird man da blind von? Von reinem Alkohol selbst gebrannt? Ist egal, da hältst du ja ein Auge zu. Eins kannst du ja riskieren. Mit dem zweiten sieht man besser. Desinfiziert, glaube ich, nur, oder? So, der Chat schreibt, Heidi Klum käme aus Gummersbach. Ach, siehste. Siehst du? Karl Otto Frier von Bismarck, der ist, war Ehrenbürger von Gummersbach. Ja. So. Da, jetzt haben wir es aber alle beieinander. Das ist ja, mein lieber Mann, da Leute herkommen. Kann ich was anmelden? 1-0 Flasche leer. 1-0 Flasche leer. Was geht denn mit dir ab? Du hast was, aber du hast die 0-5er? 0-5er? Ja, das, die Chiemsee, da gibt es noch 0-5, oder? Ja, oh, warte. Gut. Oh, warte. Ja, du, ja, aber als ich jetzt gerade eben den ersten Schluck genommen habe von meinem Kirner, ne, da habe ich gedacht, gefährlich. Also es läuft schmeckt, gut. Ne? Ja, schön. Ja gut, da war ich mal den ersten Energy-Drink auf hier. Rhinos. Ja, was ist das denn? Du Cheater. Bist du schon am Schwächen hier, oder was? Nein, das, ich habe ja gesagt, das Augustiner läuft ja parallel daneben. Das ist ja. Also du mixt praktisch. Ja, das wird nur blasentechnisch dann vielleicht ein Problem später. Aber das sehen wir dann. Na ja, gut. Kannst da du jetzt mal eine Frage. Auf Klo. Ach, genug leere Flaschen hast du denn ja bald. Habt ihr jetzt schon mal selbstgebrannten getrunken? Also nicht angesetzten? Also richtig selbstgebrannten? Ja, ja, mein Vater hat früher selbst. Ja. Also nicht selbst gebrannt, sondern brennen lassen, aber angesetzt selbst. Also richtig mit Maisch und sowas. Ich habe das mit einem Kumpel selber mal gemacht. Wir hatten das Material ja alles da. Also das stand bei uns in meinem Keller und standesgemäß schlafen unsere Katzen auch im Keller und die kamen dann, also nicht Lucy, sondern die Katze, die wir früher hatten, die kam dann immer morgens hoch und ist getorkelt wegen der ganzen Abgas von den Fässern. Ja, was braucht man für Material? Also ich kenne Shisha, ja, aber da kann ich keinen Schnaps entbrennen, ne? Ach so, nee, du brauchst erstmal irgendwas, was Alkohol hat und dann verdunstet man das halt. Alkohol verdunstet zuerst. Nein, du brauchst Obst, Äpfel, Birnen und so weiter. Das schmeißt du dann in ein Plastikfass rein. Das muss halt eben anfangen zu gären. Das Brennen kommt doch erst hinterher. Zerquälst du irgendwie und dadurch dann entsteht über dem Zerquälten entsteht so ein Kuchen, so richtig fester Kuchen, den musst du ab und zu auch mal wieder umrühren und unten drunter fängt es dann an zu gären. Das ist ein Fäulungsprozess praktisch. Ja, aber da kriegst du ja nur 11 oder 12%, ne? Je nachdem, ja, aber wie viel Zucker du hast. Nee, so wird Wein hergestellt. Nein, so wird Schnaps hergestellt. Schnaps kommt doch hinterher, du willst es doch hochprozentig haben. Ja, jetzt lass dir doch mal von einem Fachmann. Und diese Flüssigkeit wird dann durch wird in der Schnapsbrennerei zu Schnaps gebrannt. Ja, destilliert. Da gibt es den Vorlauf und dann gibt es den zweiten Lauf und jetzt. Dann hast du Schnaps. Aber das wird, jeder Schnaps, den du hast, wird da aus irgendwelchen Früchten oder Sachen, zum Beispiel Wodka aus Kartoffeln, was weiß ich. Der Weinbrand heißt ja Weinbrand, weil man den Wein brennt, also der wird weiterverarbeitet. Der einfache Wein, so wie er da ist zum Beispiel. Ja, das ist ja dann praktisch von den Trauben, aber zum Beispiel der Mirabelle wird ja nicht aus Wein gemacht. Der wird aus Mirabellen gemacht. Ja, ich glaube, das ist sogar gepanscht. Das ist ein Likör, nee, was du meinst. Nein. Ne? Nein. Ist ja auch egal. Moment, ich suche was. Schnaps. Oder aber Kartoffel. Klaus? Das ja, Kartoffelschnaps, das ist auch gut, ja. Ja. Ja. Klaus, das war ein sehr interessantes Gespräch gerade zwischen den beiden. Das war wie beim Tennis. Ne? Ich hatte eben so das Gefühl, Martina Navratilova gegen Monika Seles. Aufschlag Navratilova, Vorteil Seles. Und dann immer, Ja, können wir festhalten. Schnaps ist keine Lösung, Schnaps ist ein Destillat. So. Du musst eine Maische ansetzen. Ja, genau. Ja, eine Maische kannst du eine auch Eiche ansetzen. Muss auch. Sehr schön. Ja, aber die haben da irgendwie, die nehmen da puren Ethanol und machen da irgendeinen Scheiß von da in Bulgarien. Ja, in Bulgarien vielleicht, ja, okay. Deswegen habe ich da echt nur einen halben Schnaps getrunken. Ich dachte nicht, dass ich nicht. Das hätte ich gar nicht angefasst, das Zeug. Naja, ich habe auch nur einen halben getrunken. Obwohl, ich könnte ja mal fragen, ich wohne ja hier in Leutenhardenberg, wir haben ja eine Kornbrennerei hier. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, berufsmäßig, also wenn du reingehst, bist du erstmal bereit. Da stehen überall die Probiergläser. Also ich habe hier mal eine Seite gefunden, maische.com. Das Einmeischen. Maische. Was kann man einmeischen? Frisches Obst, je nachdem, was Sie erreichen wollen, kann man verschiedenes einmeischen. Für einen naturbelassen, besonders guten Edelschnaps verwenden Sie am besten frisches und vollreifes Obst. Wenn das Obst schon ein wenig älter oder gar angefault ist, müssen Sie mehr Vorlauf und ein wesentlich schlechteres Aroma rechnen. So, du kannst es mit Saft machen, mit Dosenfrüchten, Zuckerwasser und sonstiges, aber normalerweise wird es mit Obst gemacht. Also mein Vater hat das über Jahre gemacht, ich Ich weiß zwar nicht hundertprozentig, wie es geht, aber ich weiß, wie es aussieht und wie es gemacht wird. Ich weiß aber, dass bei euch demnächst die Steuernachzahlung kommt. Nein. Wenn du deine Maische zu der Brennerei bringst, du darfst ja zu Hause nicht schwarz brennen oder so oder wie früher, dann ja, kommt siehste, der, da wird's interessant. Lass mich doch mal ausreden, dann kommt der Zoll zu der Schnapsbrennerei, der guckt, wie viel Alkohol dein Schnaps nachher hat und dann musst du Zoll bezahlen. Ja, ist schon klar. Naja, also es geht. Aber das ist ja das, was man sparen will. Ne? Naja, gut, okay. Ja, aber du hast doch erzählt, ihr habt das früher gemacht und ihr habt auch Material gehabt. Also Hardware. Ja, natürlich. Aber was brauchst du denn? Was brauchst du denn dafür? Also ich sage, ich kenne Shisha, aber damit geht's nicht. Was brauchst du dafür? Da sollst du. Ja, was hat ein Shisha jetzt mit Schnaps zu tun? Ja, keine Ahnung. Shisha ist doch zum Rauchen, oder nicht? Ja, das war jetzt auch ein Witz. Ja, wir vergleichen ja hier Pferde mit Bier. Also mit Äpfel, Pferde mit Äpfel, genau. Du destillierst, was du auch immer hast, dein alkoholhaltiges Grundgetränk, ja? Egal, ob das jetzt irgendeine Maische ist oder es ist ein Wein oder irgendetwas, das musst du halt langsam, ja, verkochen tust es nicht, es muss verdampfen. Und dieser Dampf wird destilliert, das heißt, der wird wieder flüssig gemacht. Bestimmte Bestandteile davon. Und was am Ende raustropft, das hat halt einen höheren Alkoholgehalt, weil der Alkohol mit als erstes verfliegt. So habe ich das gelernt. Und dann darfst du das Erste, das ist wie beim Urin. Du darfst nur den Mittelstrahl nehmen. So ist das bei dem Alkoholbrennen auch. Das Erste und das Letzte, das darfst du nicht trinken. Du musst das in der Mitte nehmen. Und das kann man wohl auch irgendwie messen, aber du, ich bin da echt kein Fachmann, aber ungefähr so geht das. Podcast-Folgenname Eiche und der Mittelstrahl. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Hier werden YouTube-Videos gemacht. Ich habe da mal ein Entschuldungsvideo verlinkt. How to make Alkohol selber. Ja. Ja. Also, Prost. Ich setze den immer nur selber an Korn oder Wodka. Ja, das ist, ja, ja. Ja, aber lecker. Also kannst du ja auch mit Schlehen oder mit Kirschen oder so. Dann nimmst du ein Doppelkorn und machst deine Früchte rein, lässt es, was weiß ich, glaube 4 Wochen oder so stehen, dann hast du ein Likör aber. Wie kommst du denn jetzt auf Doppelkorn? Ist ja auch egal. Wenn ich Likör ansetze mit Früchten, nehme ich doch Doppelkorn oder nicht? Aus der Flasche, aus dem Laden. Ja, ist egal. Irgendwas Klares, was natürlich ist. Ne? Also keinen eigenen Geschmack hat. Wodka zum Beispiel, ja, geht was auch. Keinen Geschmack hat, ja. Ist schon klar. Ja. Ja. Passt gerade, ich war gerade mal im Schrank hier. Ich habe hier nämlich Ansatz, Zeug zum Ansetzen. Penis-Colada. Pina Colada. Ich glaube, hier haben einige schon vorgedrungen heute Abend. Kann das sein? Und hier steht ganz klar drinne die Zutaten. Das ist so ein Beutelchen, da ist das ganze Zeugs drinne mit 0,7 Liter Doppelkorn oder Obstler ansetzen. Und dann habe ich hier noch so ein Pfefferminzlikör. Da habe ich noch so ein Pfefferminzlikör. Und da steht das gleiche drauf mit Korn und Obstler. Ja, das kannst du aber dann auch mit Wodka an, denke ich mal. Ja, das werde ich demnächst mal ansetzen. Das habe ich mir von der Küste mitgebracht. Ja, aber geht das nicht schneller dann, wenn du einfach einen Löffel Marmelade in den Wodka rührst oder irgend sowas? Dann musst du so lange warten. Ja, ein erster Marmeladen-Wodka. Klaus, aber du kannst natürlich auch so machen, du nimmst, wenn esst ihr Honig bei euch? Wir? Ja. Ja. Wenn das Honigglas halb leer ist, dann kannst du es doch wieder halb auffüllen mit Wodka und rührst es um. Das müsste doch auch gehen. Ja, das ist auch für die Kinder viel gesünder als dieser ganze naturbelassene Honig. Ne? Das ist ja letzten Endes, weiß man nicht, was drin ist. Honig. Ja. Ja, es ist vor allem, ist es gereinigt durch den Alkohol, der putzt ja alles weg. Das ist wohl richtig, ja. Also bei Honig fällt mir ein zum Thema Schnaps, Sauerländer Tropfen. Das ist so was mein Vater immer gern getrunken hat. Und wenn du krank warst, dann kam er immer mit so einem Stamperl an, mit Sauerländer Tropfen. Da stand nämlich ganz groß drauf, mit Honig, hat er immer gesagt, Junge, ist gesund, trinke mal. Ja, hat auch geholfen, haben gut geschlafen anschließend. Ich habe mal Met angesetzt. Ob du jetzt Vic Medi-Night trinkst oder einen Schnaps, ist völlig egal, oder? Eben, genau. Du klingst wie mein Vater. Also mit Honig, ich habe mal so ein, sind das so 3-Kilo-Dosen oder irgendwas vom Großhandel geholt. Und da habe ich mal diesen Met angesetzt. Mit Hefe und diesen ganzen Kram in diesen Gärbehältern, wo du oben dann das blubbert, weißt du? Der ist aber so süß dann hinterher, ne? Naja, also im besten Falle schmeckt der gar nicht süß. Also ein bisschen süß wird er natürlich bleiben, aber der Zucker wird ja zu großen Teilen zu Alkohol, ne? Durch diese Hefe. Die Hefe, die frisst den Zucker und pupst den Alkohol, so also ungefähr, ne? Oder wie war das? War das nicht so? Nee. Also, wenn ja? Ich Met getrunken habe, ich fand den immer tierisch süß. Da klebt das ganze Maul zusammen. Ja gut, ich brauchte meist nicht selber trinken. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Alkohol gesprochen. Ich glaube, wir müssen mal die Kurve kriegen. Ich glaube, wir spielen mal einen Werbeblock ein. Der 1. Oktober im Jahre 2016. Der Raucherbalkon hat es geschafft. Ein Termin für das zweite Night of the Pots steht bereits fest. Die Herbst-Winter-Veranstaltung wird am 1. Oktober stattfinden. Noch hast du die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Gehe auf raucherbalkon.de, gucke unter NOTP, dort findest du einen Link zum Pirate Pad, wo du dich immer noch anmelden kannst. Ein paar Termine sind noch frei. Zum passenden Zeitpunkt wirst du unter NOTP auch einen Link finden, der zu dem Livestream führen wird. Werde auch du ein Teil von Night of the Pots. Sag mal, wer hat das denn eingesprochen? Der Selbstgesprächler. Das hat alles der Selbstgesprächler gemacht. Der klingt so hoch. Also vielleicht hat er sich was geklemmt. Ja, als wenn den da einer reingetreten hätte. Sorry. Aber der muss jetzt sein. Aber gut gemacht sonst. Wirklich schön. Ja, klar. Er kann. Wenn er Zeit hat, dann macht er das wirklich. Also ich freue mich, dass er das macht. Also ich freue mich. Die zweite auch, übrigens, ne, Hattie? Was denn? Die zweite, das, ja. Ja, ich freue mich auch, dass der Bob jetzt dabei ist. Der Kai ist auch da. Wo? Ja, hier. Aufhalt. Kai hat allerdings auch den schönsten Namen für seine Crossover-Folge, der Mupfelplanet. Ja. Du machst mit der Dotti so ein Crossover, ne? Ja, was wir machen, weiß ich noch nicht. Wir haben einfach gesagt, wir machen da zusammen, weil warum sollen wir uns da einzeln hinsetzen und hier Selbstgespräch führen. Was? Um was geht's denn da jetzt? Wer weiß. Das habe ich doch noch gar nicht gehört. Vielleicht gehen wir in der Pott-WG mal die ganzen Geocaches aufdecken, die da versteckt liegen, oder? Ja, der Nachtzug schreibt, Kai macht mit der Dotti rum. Die ist gerade im Harz, habe ich gelesen. Die ist gar nicht weit von mir. Ja, die ist im Urlaub. Ja, der Bob ist dann bestimmt auch, ja, der ist auch dabei, das diesmal, ne? Aber Klaus freut sich, glaube ich, richtig darauf, weil es sind ja ganz, ganz viele neue Podcaster dabei, ne, Klaus? Ja, sind einige dabei, die man so noch nicht so in der Bubble hat. Und da bin ich schon sehr gespannt, ja, was die so uns zu erzählen haben. Ja, es wird diesmal nämlich auch so ein bisschen wissenschaftlicher. Also das erste Mal hat einer gesagt, so ein bisschen, ja, als die Laber-Podcaster, aber wir haben jetzt so ein paar wissenschaftliche. Ach, die Laber-Podcasts. Ja, aber wir werden wissenschaftlich. Proton-Podcast ist zum Beispiel da, fällt mir gerade ein. Der Geek-Talk ist dabei. Sastikel mit Auf Distanz ist dabei. Weiß ich nicht, Klaus, haben wir noch wen vergessen von den Wissenschaftspodcast? Ja, die Geek-Talk ist doch kein Wissenschaftspodcast, oder? Ich wüsste es auch nicht. Naja, aber kein Laber-Podcast, also ein Technik-Podcast, Entschuldigung, klar, logisch, richtig, hast du recht. Ja, Laber-Podcast sind sie alle, die reden, sind alle am Reden. Ja, die labern alle rum. Ja. Die labern alle. Sorry, aber... Laber-Podcast sind sie alle. Ob methodisch inkorrekt oder Geek-Talk oder was weiß ich. Habe ich nicht letztens gehört, man sagt nicht mehr Laber-Podcast? Ich finde das auch Unwort. Hast du das nicht sogar gesagt, Bob? Hast du da nicht ein anderes Wort für kreiert? Nicht kreiert, aber es ist, was war denn das? Ich würde das gar nicht beschreiben wollen und in irgendwelche Schubladen irgendwelche Podcasts stecken. Egal, wie oder was. Wissenschaft, gut, das kann man noch sagen. Technik, okay. Personal aber, Podcast. Ja, kann man personal, sagen. Personal, genau, das war es, genau. Personal Podcast. Irgendwer sagt ja, aber das ist ja auch kein alter, das ist ja eigentlich ein alter Begriff, ne? Ja, oder? Das ist nichts Neues. Ich finde dieses Laber-Podcast aber nicht abwerten, weil klar, wir labern alle in irgendeiner Weise, aber. Ja, gut. Also, das ist halt Ansichtssache, ne? Also aber wenn sowas, das hat, sowas Ähnliches hatte ich die Tage schon mal bei irgendwas anderem. Wenn etwas nicht ganz eindeutig 100% nicht negativ ist, dann würde ich das nicht für andere nutzen. Also, so meine ich das jetzt. Und Gelaber ist nun mal negativ. Ist erstmal negativ, ja. Genau. Und deswegen würde ich es, für mich selber ist es okay, aber ich würde niemand anderen damit betiteln wollen. Okay. Ist vielleicht, ja, ist eine Einstellungssache. Ich habe aber das Gefühl, dass die Personal-Podcaster, nennen wir sie jetzt mal so, in der Community sehr, sehr viel tun für die Community. Also von den anderen Sparten, um jetzt keinen zu nennen, da kommt nicht wirklich was, oder? Also was für die Community tun, das machen wir doch irgendwie wirklich, oder? Es kommt drauf an, welche Community du meinst jetzt gerade. Ja, wie gesagt. Das kannst du, glaube ich, so auch nicht sagen. Ja, nee, oder ich krieg's einfach nicht mit. Ja, weil du nicht in deren Bubble bist. Genau, wahrscheinlich. Das eine Bubble ist eh die beste. Also wenn ich zum Beispiel die Wissenschaftler so sehe oder höre, wenn ich da, ich war ja bei diesem Ganzohr letztes Jahr gewesen und die haben wirklich am Tisch gesessen und haben sich Sachen ausgedacht, wie die bestimmte Seiten, die haben eine Seite erstellt, wo zum Beispiel Wissenschaftspodcasts aufgelistet sind, so eine eigene Auflistung. Ist da natürlich. Ich, ja, das weiß ja. ich. Das weißt der, du. Das hat der Detlef vom Protrum-Podcast gesagt, ne? Gemacht, ne? Du, das sind ein paar Leute dahinter. Also, die haben sich da zusammengetan, aber der Detlef ist da mit bei, ja. Aber letzten Endes dann dieses Ganzohr-Ding überhaupt, ne, das zu organisieren, das ist ja auch immer wie so ein, das ist ja quasi wie so ein. Ja, wie so ein Podstock, kannst du sagen, für Wissenschaftler. Und die machen in ihrer Bubble schon viel. Das würde ich sagen. Also die tun auch was für ihre Community und wir für unsere. Ja, ich denke mal, wenn du nicht zu der Community gehörst, und ich sage jetzt einfach mal, ich gehöre nicht zu der Community der Wissenschaftspodcasts, dann kriegst du das auch so nicht mit. Weißt du? Wobei ja, da muss das wieder Bob machen und dich dann mal einmischen. Einfach mal hingehen und mal. Nee, ich will ja nicht sagen, dass die mich jetzt irgendwie vergessen hätten oder so. Ich will das einfach nur so sagen, dass ich nicht mitkriege, weil ich vielleicht da keinen Podcast von höre. Ich will das jetzt da nicht negativ für die auswerten. Das ist einfach, ich bin da nicht drin, weil ich mich nicht dafür interessiere, sag ich mal. Ja, das ist klar, dann ist was anderes. Ja. Allerdings muss ich mich mit Klaus da mal nochmal mit dem Detlef zusammensetzen. Der Klaus, bist du noch da? Schläfst du? Bist du schon eingeschlafen? Ich bin da, ja. Ich habe gerade mal unten hier in unserem Chat und werde das auch in den anderen mal reinschmeißen, die Homepage wissenschaftspodcast.de Verzeichnis. Die sind halt in ihrer Bubble auch organisiert. Also da findest du alles, was sehr so hat. Ja. Nee. Ja, also da guckt man der Rützler Martin direkt auf der Startseite. Ja, und der Rützler Martin, der ich glaube, der tanzt so ein bisschen zwischen den Welten, weil der auch mit den Personal Podcastern ganz gut kann und der kann tanzen, das habe ich bei Potstock gesehen, dass der tanzen kann. Aber Klaus, du erinnerst dich, wir sollten eigentlich in diesem Verzeichnis auch auftauchen, zumindest mit einem Projekt von uns beiden. Also, ja, aber darauf kommt es mir nicht an, ob nein, ich in irgendwelchen Verzeichnissen auftauche oder aber irgendwas. Ich hatte mal eine Aussage von Detlef gehört, der gesagt hat, naja, wenn ihr mit eurem Face of Death Podcast also 5 Folgen durchhaltet, dann seid ihr ja auch Wissenschaftspodcast. Also ja. Detlef, wir haben schon über 10. Ist doch egal. Ja, sicherlich ist es egal, klar. Ja. Aber was ich auch schön finde, ist natürlich, wenn es irgendwie so ein bisschen von der einen in die andere Bubble reinschwappt und dann, wenn man noch die Berliner Bubble dazu nehmen, wenn man da noch den einen oder anderen kriegt, das finde ich ganz nett. Und das ist halt, was Night of the Pods letztendlich macht, weil wir haben zum Beispiel den Hör doch mal zu Podcast dabei, die kommen aus Berlin oben, die beiden. Und genauso gut haben wir den Detlef halt dabei mit dem Proton. Und das finde ich schön, wenn das alles so ein bisschen ineinander übergeht. Klar hat jeder seine Vorlieben, habe ich auch. Weiß auch jeder, was ich gerne höre und was nicht so mein Fall ist. Aber ich finde es schön, wenn es dann so ein bisschen so, ja, so über den Tellerrand schauen, finde ich immer ganz wichtig. Auch in der Podcast-Szene. Also ganz ehrlich, was nicht dein Fall ist, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, du atmest Podcast ein. Du hast gar kein Leben neben Podcast. Also ich wüsste jetzt nicht, wo du sagst, das höre ich gar nicht. Ich weiß wohl von dir, ohne jetzt einen Podcast zu nennen, dass du gesagt hast, okay, das ist nicht mehr meins. Das gefällt mir nicht mehr, das Format. Das weiß ich wohl, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo du, dass Klaus sagt, oder dass du jetzt sagst, so, das mag ich nicht. Na, du hast dir das, hat der Klaus dir das noch nicht erzählt? Klaus wird doch jetzt von iTunes bezahlt, also von Apple. Kriegt er ja nicht sein MacBook. Na, das weiß ich nicht, aber er ist da angestellt, ja. Okay. Ja, der muss sich ja die ganzen neuen Podcasts, die dann bei iTunes aufschlagen, anhören und so. Wird alles funktioniert. Ich kann dich aber beruhigen, so Klaus kann kein iTunes. Na, das hat er dir noch nicht das gesagt. Das sag ich immer so, ne? Ich weiß, dass dein Windows-Rechner fast abgeraucht ist, ne? Ja, der ist erstmal. Oh, du Windows-Rechner, ey. So was Geiles. Oh, ich kann es euch nur sagen. Nein. Ich weiß nicht, kann Linux iTunes? Nee, ne? Nein, kann Linux nicht. Aber nur um das kurz abzuschließen, ich würde zum Beispiel, ich höre nicht alles und Zeug, aber ich würde halt nie das sagen, was ich nicht höre, sondern ich finde es wichtiger zu sagen, was man hört und was man gut findet. Also dieses Bashing in irgendeine Richtung, das mag ich überhaupt nicht. Man kann doch sagen, dass man das zum Beispiel, wie ich jetzt Wissenschaftspodcast, dass ich die nicht höre, das kann ich auch sagen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Wissenschaftspodcasts Mist wären oder sowas. Nee. Um Gottes Willen. Also ich denke mal, dass die wesentlich höheren Anspruch an ihr Podcasting habe, als ich selbst an meine. Also ziehe praktisch den Hut vor den Wissenschaftspodcasts, weil die da alles, ich meine, ich habe die auch schon mal gehört, aber ja, das kann ich auch ruhig sagen. Ich meine. Ja, genauso ist das bei mir auch. Ich habe die halt auch schon mal gehört. Das heißt, ich höre mir mal eine Folge an. Es ist aber völlig separat von dem, was tatsächlich in meinem privaten Podcatcher regelmäßig runtergeladen wird. Es ist nicht so, dass ich die jetzt scheiße finde, im ganzen Gegenteil. Nein, definitiv nicht. Find die große Spitzenklasse eigentlich, aber es ist einfach nicht, ja, ich will halt eben, ja, egal wie und was, ist halt, ich höre es halt eben nicht fertig. Ja, nee, ist auch. Man ist kann auch nicht alles hören und im Moment, lass mich mal. Geht mir genauso. Es gibt auch Sachen, die verstehe ich auch einfach nicht, weil das überhaupt nicht mein Themengebiet ist. Da macht ja keinen Sinn, sich das anzuhören, weißt du? Das ist, ja. Da muss ich dann auch einfach mal sagen, dafür ist mein CPU da oben im Kopf nicht ausgelastet. Jetzt pass auf, da musst du natürlich wissen, wieso du diesen Podcast hörst. Also ich habe zum Beispiel seinerzeit habe ich den Podsafe Metal Pilot erstmal wegen der Musik gehört und fand die Typen geil, ne? Also das passte, da mochte ich beides. Bei Methodisch Inkorrekt ist es so, dass ich eigentlich bei dem wissenschaftlichen Kram, wenn das zu speziell wird, dann steige ich aus. Aber die Typen sind einfach geil, deswegen höre ich das. Ja gut, du kennst sie Das ist dann wieder was anderes. Du kennst sie aber von Methodisch Inkorrekt, oder? Du hast sie schon mal kennengelernt im Real Life. Ja, aber dann ist kurz, es sowieso nochmal was ganz anderes. Nur kurz, das kannst du jetzt so nicht sagen, eigentlich. Nee, ich höre es einfach gerne, wie die beiden miteinander sprechen. Also das ist schon das, was da im Podcast stattfindet. Und, du musst aber doch zugeben, dass es ein Unterschied ist, wenn ich jemanden persönlich kenne, weil ich ihn mal getroffen habe oder so, und höre seinen Podcast, ist nochmal was ganz anderes, wie wenn ich ihn nicht kenne. Ja, das ist klar, es kommt vielleicht noch dazu, aber ich habe es ja, wie gesagt, nur flüchtig kennenlernen können, leider. Das hat immer, die Zeit hat meist nicht gereicht. Aber trotz alledem, das ist so. Bei denen ist das was Besonderes, wie die sich unterhalten. Das finde ich einfach gut. Da bin ich bei der wissenschaftlichen, es gibt auch immer was Interessantes, ja. Aber ja, natürlich. Über diese, was ich gut finde. Darüber, dass ich die beiden gerne miteinander reden höre, lerne ich auch viel. Also über was die dann quatschen und so. Weißt du? Eigentlich habe ich da keinen Plan von, ganz ehrlich. Ich bin auch der Handwerksmeister. Ich kann ja eine Kloschüssel reparieren. Aber von irgendwelchen Kristallen und Kram und Zeugs habe ich keine Ahnung. Und dann wird mir da was erzählt und ich werde auch nicht dümmer dabei. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht, ne? Deswegen kann ich das gar nicht so verteufeln, wenn die Leute cool sind, die das rüberbringen. Ich will es ja nicht verteufeln, um Gottes Willen. Nein, habe ich auch, um Gottes Willen, das habe ich auch so nicht gemeint. Aber so war das nicht. Sobald du keinen Zugang zu der Wissenschaft hast, weil es dich einfach nicht interessiert, das ist wie wenn mich ein Computer nicht interessiert, werde ich mich niemals vor den Computer setzen und da was dran machen. Oder an Smartphone oder was. Wenn ich kein Interesse an sowas habe. Ja, aber das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Das hatte ich ja grundsätzlich auch nicht. Ja, aber ja, trotzdem, wenn es egal. Also ich, ja, weiß ich nicht. Ja, müsste ich mir mal ein paar Folgen reinhören. Vielleicht kommt dann bei mir auch das Interesse weiter. Ja, die sind einfach, ja, das ist eben das, ne? Und methodisch inkorrekt ist einfach speziell. Sie machen einen physikalischen Wissenschaftspodcast und das sind auch zwei Typen, die kannst du auf die Bühne stellen und die machen Comedy. Also behaupte ich einfach mal. Mhm. Das kriegen die hin, ohne physikalisch was zu machen, weil die sind ja auch auf diesen ganzen großen Podcast-Events und so, machen da ihre Show-Einlagen. Klar machen sie das mit ihren physikalischen Experimenten, weil sie es können. Aber sie können halt auch mal einen lustigen, dummen Spruch raushauen. Mhm. Also, genauso wie jetzt Bob gerade von der Kloschüssel redet. Kaum sagt er Kloschüssel, muss Klaus aufs Klo. Also läuft. Ja, nun, das war ja nicht. Aber nein, der trinkt auch zu viel Red Bull da. Das soll er mal lassen. Das kenne ich gar nicht von dem. Ich glaube, der ist krank. Das macht mir Angst. So, also ich habe mein erstes Bier leer. Wie sieht's denn bei euch aus? Ja, mein zweites ist auch gleich weg. Klaus ist nicht aufs Klo. Ah doch, er schrieb, ich muss mal weg, Smiley. Also ich gehe mal davon aus, dass er aufs Klo ist. Also ich bin mal anderthalb. Oder Bier holen. Ich bin auf anderthalb. So, ich nehme mir mal hier so ein, ich klopfe dem mal. Riecht Nordholzer Eismint, so einen kleinen. Ist das hier so ein? Ach so ein hier so ein. So ein Mini-Ding, ja, pass auf, dass du die Flasche nicht verschluckst. Den habe ich von gestern. Da musst du warten, bis der Deckel aufgeht. Hm. Oh, der riecht nach Minze. Was ist das denn? Steht drauf? Meinst du, er riecht nach Banane oder was? Mein Gott, ey. Oh, ah, das Blöde ist, man macht sich die Mühe, eine Flasche aufzureißen und dann ist da nur so ein Schluck drin, ne? Ja, das, ja. Nee, deswegen kaufe ich immer die großen Flaschen. Also, das muss sich lohnen, das aufmachen, ne? Bob trinkt Zahnpasta. Nee, Zahnpasta. Ja, wirklich? Ja, musst du Mintu trinken. Mintu trinke ich ja immer. Das ist wie Zahnpasta. Was ist ein Mintu? Das ist so ein richtiger Pfefferminz-Schnapslikör. Okay. Gibt es in den Geschmacksrichtungen ja pur in 14-50%. Dann gibt es den in Black. Da ist ein bisschen Lakritze-Geschmack drin. Chili. Schoko. Und irgendeine neue Dings. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Alkohol. Die hatten gestern auf der Bühne da. Also die, heißt doch auch die Genießer. Die haben so die Absent Minded, also der Name schon, ne? Absent. Mhm. Also was? Also ganz, die, ja, ganz die Band, kurz, wo der spielt, ne? Ganz ja, kurz, genau. Du warst ja auf dem Konzert, oder was? Gestern Abend von dem Stevie, von Metal Franconia, der Stevie. Weiß nicht, kennt er den Podcast vielleicht? Wie heißt denn der Podcast von Stevie? Ich kenn Stevie. Wie heißt denn der Podcast von Stevie noch? Don't Worry, Be Happy. Ja, genau. Der war mit seiner Band in Paderborn gestern Abend. Paderborn. Genau. Und sind da im Jugendzentrum aufgetreten und die dröhnen sich während des Bühnenauftritts in einer Dreiviertelstunde mit einer Flasche, so eine Flasche Schluck weg. Immer alle Mann. Und, du, da können wir da auch mitmachen. Das war nichts Dolles. Pepper, Onkel Pepper oder Dr. Pepper oder irgendwie sowas. So ein Pfefferminzzeugs ist das auch. Das ist aber ganz normal Limonade. Ja, das war du, der hatte 13% oder so, nicht viel, ne? Und nee, da Dr. War Pepper hat keinen Alkohol. Na, es war mit Pfefferminz. Ach Quatsch, ich erzähl vielleicht auch. Ein Pfefferminzlikör auf jeden Fall. Ja. Und da war dieser kleine oben dran an der Flasche und die habe ich mir als Andenken mitgenommen. Ja, war ein schönes Andenken. So, lange denken darf ich da nicht mehr. Jetzt das hat aber nicht lang gehalten, das Andenken. Ja. Ah, schön. Ja, aber lecker war's. Aber die machen so richtig so Heavy Metal Musik. Ja, das ist schon Heavy Pepper. Da wird schon gegrowlt, heißt das. So, also. Was? Der also Stevie, der böse Stevie, der. Also Moschen kenne ich so Moschen. Moschen. Was ist so? Moschen ist doch eigentlich mehr oder weniger das Drumherum, ne? Das ist das Tanzen und Abdrehen. Ja, aber das kenne ich so, Moschen, aber was war das? Grow? Ja, dieses dieses komische Singen. Ah. Ist es ein Singen? So dieses, ja, ich wollte gerade sagen, ist das Singen? Grölen, sag Grölen. Ist das Singen oder ist das irgendwie, das hört sich an, als wenn einer einen Motor anlässt. Ja, genau. Ja, und der Stevie, der hat das wirklich, ja. Drauf. Das hat er drauf, ja. Wirklich. Okay. Ich hatte gestern mal so ein kleines Video gepostet hier im Chat. Ja. Naja, gut. Das hast du vielleicht nicht gesehen, Hatti. Da nicht mit. Aber auf jeden Fall, ist schon sehr speziell. Aber ich finde es einfach gut. Und vor allen Dingen, wenn du die Jungs dann noch kennst, das ist wieder das, ne? Dann fährt man da hin und freut sich, dass man sich mal wieder sieht und trinkt ein Bier zusammen und ja. Hat einen schönen Abend. Du, das waren 2, vielleicht 3 Stunden und gut. Und Paderborn sind von hier 50 Kilometer und nur einfach mal von wegen Metal verbindet irgendwie. Ich habe da gleich jemanden gefunden oder gesehen, den ich kannte. Es war wirklich nichts Großes. Da waren vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Leute oder so, ne? Aber in dieser kleinen Runde in Paderborn, 50 Kilometer. Vielleicht sind es auch nur 35. Komm, hör auf, ist ja auch egal. Da habe ich gleich jemanden getroffen, den ich kannte. Und zwar aus Lemgo vom Metal-Stammtisch. Also, das war nur mal so. Also, das ist schon eine Gruppe von Leuten, die sich immer wieder irgendwo sehen auf solchen Konzerten. Also, schon, ist vielleicht wie bei den Geocachern auch, keine Ahnung. Ihr seht euch ja auch regelmäßig. Also wenn ich mich in dein Firmenauto setzen würde, Bob, dann sitzt du da, stelle ich mir jetzt vor, du sitzt da barfuß drinne und wenn ich dein Radio anmachen würde, würde ich Angst kriegen oder würde da Radio laufen oder hast du da irgendwie so CD oder USB-Stick und da läuft dann so, ich kenne mich jetzt nicht aus, Iron Maiden, wäre das jetzt deine Musik, Iron Maiden? Geil, aber höre ich tagsüber nicht. Also wenn du in mein Auto gehst und das Radio anmachst, läuft in der Regel WDR 4. Was? Du hast, ja, kein Witz. Du, das ist ein Hausfrauensender. Im Moment haben die eine sehr schöne Klangfarbe, kann man sagen, weil die spielen jetzt viel Ende der 70er und aus den Anfang 80ern. Also sowas hörst du auch. Ich habe ja echt gedacht, du hörst nur so Musik von Leuten, die die Häuser anstecken. Also nein, ich mag Musik, wenn sie gut ist. Einfach gut und am besten handgemacht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Synthie-Pop aus den 80ern nicht mag. Das bin ich eben Kind der 80er. Natürlich höre ich das auch. Ich bin da sehr, sehr, sehr vielseitig. Iron Maiden ist auch geil. Aber das ist halt nicht so das, was ich tagtäglich höre. Da höre ich lieber ein bisschen was Hartes von Amon Amarth zum Beispiel oder sowas. Das ist so eine schwedische Band. Ich glaube, die machen Viking-Metal oder wie das heißt, so mit Zeugs. Also kann ich schlecht beschreiben, aber ich höre alles. Es muss nur gut sein. Kai kann ja keine Musik mehr hören jetzt, ne? Wieso? Oder geht das bei dir am Arbeitsplatz jetzt? Das geht schon. Ah, okay. Wenn ich keine Kunden habe. Ja, ich höre auch Podcasts, aber ab und zu nochmal. Also wir sind da mit 6 Personen im Büro und dann, ja, dass du dich da mal konzentrieren kannst, ist ziemlich schwer auf einen Podcast oder so. Also was ich noch sagen wollte, ich höre natürlich viel Podcasts unterwegs, ne? Also wenn ich Auto fahre, für die Firma bin meistens irgendein Podcatcher, ist irgendwas, was ich hören will. Klaus, hörst du überhaupt noch Musik oder hörst du nur noch Podcasts? Ich höre auch noch Musik zwischendurch. Ja. Natürlich. Wenn die Podcasts reichen nicht aus, die der Klaus abonniert hat. Ich muss das nochmal. Ich höre nicht alles, ich höre das nicht regelmäßig alles. Ich habe meine paar Lieblingsdinger, die höre ich regelmäßig und da ist noch genug Zeit zu Musik hören auch dabei. Ja, manchmal kannst du es auch einfach nicht mehr hören oder so, weißt du? Also nicht jetzt ein Podcast, aber dann willst du auch mal, zum Beispiel wie ich noch im alten Job war mit Autofahren und so, dann brauchst du einfach mal was dich wieder richtig hochpusht und das kann kein Podcast. Kein Podcast auf der Welt kann das. Dann muss ich einfach mal meine Mucke anmachen und muss dann mal hier Autobahn-Tempomat rein und da wird dann mal mitgegrölt auf der Autobahn und aber gesungen genau. und gemacht. Das kann halt eben kein Podcast. Aber Kai, du musst, ja. du, ist das bei dir auch so? Podcast höre ich gemäßigt, Musik muss ich laut hören. Ja, ja, Musik muss. Das muss nicht unbedingt in den Ohren dröhnen und wehtun, aber die Scheiben müssen vibrieren. Es muss ein bisschen, es muss schon ein bisschen Dampf hinter sein. Dann macht Musik Spaß, gerade beim Autofahren, finde ich. Obwohl man das eigentlich nicht sollte, aber ist so. Naja. Ja, und manchmal ist auch so, manchmal mag ich auch irgendein Hörspiel mal hören. Da gibt es am WDR-Podcast ganz schöne Sachen oder diese ARD-Tatort, Radio-Tatort. Ja. Ja. Einfach mal so eine schöne Geschichte oder irgendwas. Also, ja. Also nur Podcast hören ist dann auch, das ist dann auch ein bisschen, ist nicht böse gemeint, aber das ist dann ein bisschen zäh dann auch irgendwann. Ne? Und gibt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt auch mal Sachen, wo ich auch mal Pause mache zwischendurch, wo ich sage, ja, okay, ihr habt es gerade euch irgendwie auf ein so ein Thema eingeschossen, das kommt jetzt schon in der dritten oder vierten oder fünften Folge nochmal. Mhm. Dann spule ich halt auch mal vor und sage, ja, okay, höre ich wieder rein, wenn er damit durch seid, so nach dem Motto irgendwie. Dann also ganz normal ist er. Mal kostet ja nichts, ne? Klar. Ja. Ja. Ich würde aber nie hergehen und jetzt öffentlich irgendwie dann anprangern oder irgendwas, dass ich das jetzt gerade nicht mehr höre oder irgend sowas, weißt du? Das ist ja wieder das Negative, das macht man einfach nicht. Genau, das macht man einfach nicht. Da hattet ihr ja auch das Thema mit Kommentaren und so. Das finde ich, das muss nicht sein. Für ein Angebot, was wirklich kostenlos ist, wo mal dann spul vor und fertig, und warte halt mal ein halbes Jahr, vielleicht wird es dann wieder besser. Jo, genau. Ja, also da finde ich auch immer komisch. Also so, was manche Leute da ausleben in irgendwelchen Kommentarforen oder so, ja, gut, kann man machen, ist dann halt nicht meins. Ja, das ist ja auch so, das ist gar nicht so gemeint, vielleicht böse, aber ich habe es halt falsch aufgefasst, der Kai hat es falsch aufgefasst und es haben einige falsch aufgefasst, das hört man ja so im Hintergrund. Nur dann überlege ich mir ja, warum. Das darf eigentlich nicht sein bei so einem Ding. Ja, oder? Muss nicht sein. Du machst das alles in deiner Freizeit und versuchst das Beste zu geben. Ich will mich da jetzt ja nicht hier irgendwie oder so, aber egal, wer das jetzt da ist, ob das der Bob ist oder der Hatti oder der Klaus oder was weiß ich wer. Du opferst deine Freizeit dafür, erzählst von deinem Leben oder von dem, was dich bewegt oder was du machst oder was du toll findest oder was du entdeckt hast oder so und dann, ja. Ja, und manchmal trifft sich halt auch auf dem falschen Fuß, ne? Dann hast du irgendwie einen blöden Tag gehabt oder was. Dann kriegst du so ein Ding noch reingedrückt. Genau. Das kann ich schon verstehen. Und finde ich auch durchaus richtig, wenn man seine Sache ist. Ich meine, das ist eine Herzens-, also für mich ist Podcast machen, also mein eigener auch oder und auch bei euch weiß ich das, glaube ich, auch. Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich meine, wir sind schon so, dass wir doch einiges da auch rausrollen und rauslassen, was schon sehr privat ist teilweise. Und wenn dann noch jemand da komisch, dann kann ich schon verstehen, gut, dass man auch mal sagt, passt, jetzt reicht, danke. Ne? Ich mache es jetzt ja schon eine Zeit lang, aber was mir viel auch auffällt, ist, dass die Podcaster, die, sage ich mal, jetzt neu anfangen oder so, die 5, 6, 7 Folgen haben oder so, und dann bekommst du so einen Kommentar, was weiß ich, Audioqualität war voll kacke oder so, weißt du? Ja, dann, genau. Das reicht ja schon mal. Tiefer brauchen wir ja gar nicht mehr zu gehen oder so. Ich meine, du fängst ja nicht an zu podcasten und kaufst ja schon ein Mikrofon für, was weiß ich, 100, 200 Euro oder so. Du weißt ja gar nicht, ob du daran im halben Jahr noch Interesse hast oder so. Also nimmst du, was weiß ich, mal dein Handy oder irgendwas, egal. So, und dann kriegst du so einen Kommentar von wegen, Audioqualität ist kacke, ja. So, ich sag mal so, ich habe die Kommentare auch bekommen und ich habe mir aber immer gesagt, mach dein Ding weiter. Mach's immer weiter, immer weiter, immer weiter. So ein Standardsatz von mir ist, je mehr Nudeln du an die Wand wirfst, umso mehr bleiben hängen. Und umso mehr gute Folgen kommen dabei auch raus. Umso mehr Hörer bekommst du auch irgendwann. Und wenn du aber am Anfang schon direkt so negative Kritik bekommst, weil irgendwas nicht passt, dann verlierst du auch irgendwann die Lust dran. Und das finde ich schade dann halt eben, dass dann durch sowas ein Podcast wieder eingestellt wird, der eigentlich vielleicht ganz gut war. ja, gerade dann, wenn es jemand ist, der halt jetzt nicht so die ausgewiesene Rampensau ist, wo er sagt, er ist mir wurscht, ne, ich mach trotzdem weiter. Wenn du da ein bisschen labil aufgestellt bist, dann ist es relativ schnell Ende, das stimmt, ja. Habe ich mich, glaube ich, mal bei dem Camping-Caravan-Podcast, die haben auch so nach der dritten Folge oder so, haben die irgendwie auch so einen Kommentar reingedrückt gekriegt, sie sollten sich doch mal mehr mit Auphonic beschäftigen, mehr mit Outer City und Zeug. Da hat hier mein Praktikant dann mal ein passendes Kommentar zu eingesprochen, dann, weil ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Nee, muss auch nicht sein. Wir können uns eigentlich freuen über jeden, der sagt, ja, ich nehme hier mein Handtelefon und ich mache, die meisten sind ja sogar mittlerweile, ich meine, schau dir mal die neuen Podcasts an. Das ist ja schon komplett immer durchgetaktet mit Podlove-Player, der Subscribe-Button, das ist ja, die sind ja alle, was den Blog betrifft, sind ja im Gegensatz zu meinem Zeug professioneller als das, was ich mache mit meinem komischen 0-Euro-Lösung da. Ich habe keinen Podlove-Player oder irgendwas, ne? Ja. Und die geben sich echt Mühe, die Jungs, und wir wissen alle, das ist auch Arbeit, das zu pflegen. Also allein dafür Hut ab, ne? Ja, und ich sag mal, Podcasten ist halt eben auch kein Hobby, was, sag ich mal, jetzt da, was weiß ich, wie Briefmarken sammeln oder sowas. Als Beispiel, Podcasten ist ja schon ein Hobby, wo du dich mal ein bisschen hinten dran klemmen musst, was Technik und so weiter, wie schneide ich meine Folgen, was gibt's für Möglichkeiten, für meine Audioqualität besser zu machen, WordPress, Podlove und der ganze Mist. Und weißt du, und dann kommt dann so ein Kommentar und dann wird das Ganze, hast du so viel Zeit reingesteckt und dann verlierst du die Lust dran. Und das finde ich halt eben alles so schade. Und Kai, hast du das vielleicht mal von einer ganz anderen Seite gesehen? Ich glaube, es gibt auch unter den Hörern Neider, dass da vielleicht auch Neid durchkommt. Also ich kenne das, also aus der Geocaching-Community kenne ich das auch. Du hast da Neider dazwischen in irgendeiner Weise und die kommen dir dann negativ mit zum Kommentar. Also Klaus muss vielleicht einfach mal in die Shownotes die Folgen über. Also wir wollen jetzt den Kommentar hier nicht mal. Den hast du freigeschaltet, den Kommentar, ne? Bei mir Ja. Also Klaus, so, am besten nur in den Shownotes, dann kann man das nochmal nachlesen, worum es geht. Ja gut, ich will jetzt da nicht über dieses Kommentar reden. Aufs Thema gekommen, aber wie gesagt, aber ganz allgemein, ich meine, es gibt auch Kommentare, die ich einfach nicht freischalte, also die gibt's auch. Die gehen so weit unter die Gürtellinie, da werden alle Rechtschreibfehler, die ich in dem Beitrag mal geschrieben habe, werden da aufgelistet und so weiter. Und sowas schalte ich nicht frei. Sorry, Leute. Also ich meine, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist, ich bin halt eben auch nur ein Mensch, habe auch nur einen Hauptschulabschluss mit zwei Berufen und so weiter. Ich habe nicht studiert und ich denke mal, fürs Podcast muss ich das auch nicht. Und dann ist halt eben ein Rechtschreibfehler drin. Wenn ich halt eben Kai mit zwei I schreibe, dann ist es halt eben so. Ich meine, da kann man ja dann eine E-Mail schreiben oder auf Twitter eine Direktmessage, aber muss man nicht in die Kommentare reinschreiben. Und dann, ich meine, das geht ja auf Twitter auch so. Willst du schnell antworten, dann vergisst du mal einen Buchstabe und dann kommt gleich einer, ist aber verkehrt geschrieben. Ja, so Leute, block ich gleich. Ich weiß, was. Ja, genau, im Kellerbrettlicht. Und ich meine, weißt du, das ist alles Hobby und soll Spaß machen und dann gibt's halt eben solche Typen, die, ja, oder Typinnen oder wie man es auch nennen will. Ja, aber ich will meinen Spaß haben, das ist die Hauptsache. So, aber Schluss mit dem Thema. Komm, wir wollen hier Unterhaltung machen und nicht über irgendwelchen Mist. Ja. Wir wollen ja gucken, diejenigen, die noch nicht podcasten, die Folge hören zum Podcasten, eher animieren, wie sagen, hier ist alles Kacke. Das ist nämlich nicht so. Es ist nämlich, ja, ich sag mal, zu 95% ist alles gut. So also sieht's aus. Ich weiß ja, dass... Außer, Moment, stopp, ich muss mir ein Bier holen gehen. Das ist nämlich hier Kacke, weil das alle... Bin gleich wieder da. Ich weiß, dass dem Klaus seine Tochter Nummer 2 letztens Geburtstag hatte und Klaus hat ganz stolz erzählt, er war mit Tochter Nummer 2 und den ganzen Partygästen an irgendeinem Fluss. An der Isar, natürlich. An der Isar. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, du hast es, glaube ich, noch gar nicht so richtig verpodcastet oder so, wie das so ist oder so. Seid ihr da auf einer Wiese gewesen oder am Waldstück oder wie muss man sich das vorstellen? Wie breit ist da die Isar? Sind die schwimmen gegangen, planschen? Ich habe das gehört, habe gesagt, super, total geil, ich würde am liebsten gleich hinfahren. Kinder egal, aber einfach ins Wasser hüpfen, weil es war so heiß. Wie liefen das? ja, du kannst an der Isar sehr schön sitzen und grillen und alles machen. Das ist so, ja, so Kiesstrand, also aber schon groberer Kies, teilweise auch richtig große Steine. Und schwimmen kannst du auch in der Isar, ja, ist überhaupt kein Thema. Also, sind nur lauter Nackische. Ja, aber da, wo wir waren, die haben sich ganz schnell wieder angezogen, wo der Papa mit der Grillgabel kam. Und die haben Angst, haben ihr Würstchen wieder aufgelegt. Ja, du, wenn ich da mit 10 Mädels so im Alter zwischen 12 und 14 aufschlag, ne, und da kommt einer an und meint, er muss sich da nackig machen, da habe ich dann schon mal die passenden Worte, denke ich, gefunden an den... Ja. Na, ich jungen weiß Mann. Hier, was weiß ich, mit der Schule waren wir mal im Deutschen Museum. Beim Schulz. Ja, Schulz. Sehr schön. 3.0 läuft. Ja, also Deutsches Museum, da läuft auch die Isar und so ungefähr ist es auch, da sind ja auch so grobe Steine dann, genau. Hast du ja gesehen. Ja, wenn ja. Du da oben, da kannst du, glaube ich, ganz hochfahren auf dem Balkon oder so, ne? Ja. Im Deutschen Museum und ja. Dann kannst du die Nackerne da sehen. Ja, ist halt... Ist ja, halt, also ist damals, okay. Wie wir dort waren mit der Schule, da, ja. Das war wichtiger, ja, war total, wie, ne? Was weiß ich, irgendwann im Deutschen Museum sich anzugucken. Die meisten Jungs waren auf dem Balkon. Ja, nee, und ansonsten ist die Isar, also gerade wo wir hier wohnen, ist recht schön. Dass die ist dann auch sehr verzweigt an der Stelle, da gibt es halt den Hauptstrom und dann gibt es so kleine... Ich sag mal so Tümpel, die sich dann bilden, so rechts und links, wo auch die kleinen Kinder wirklich schön schwimmen können, ne? Mit irgendwie einem Luftmatratze oder irgendwas. Ja, cool. Ist auch nicht so tief und da ist auch nicht so steinig. Das ist schon eine nette Geschichte da. Ja, das macht schon Spaß. Also du wohnst auch direkt an der Isar oder was? Ja, ich wohne in Luftlinie 800 Meter zur Isar. Okay, cool. Schön. Ja. Sehr schön. Gibt's da Forellen? Ja, ich glaube ja, ne? Oh, das ja, weiß ich, das habe ich noch nie. Die Isar hat Forellen, ja. Habe ich noch nie. Wenn ich den Klaus mal besuche, bringe ich meine Angel mit. Die kannst du mal mitbringen, die können wir ja mal reinwerfen, nein. Mal gucken, was kommt. Das ist nicht so. Vegan. Ich bin aber nach Forellen. Ich hab heute deine vegane Erdnussbutter leer gemacht. Ist nicht schlecht, oder? Mit ja, Marmelade aber Kalorien dazu? Ohne Ende, also es reicht normaler Butter unter der Marmelade, also was wird mir jetzt ja keiner mehr kaufen. Naja, Erdnussbutter ist sowieso vegan. Erdnussbutter nehme ich halt hauptsächlich, um mir das nötige Eiweiß und Dings zu geben da. Ja, aber ihr habt doch erzählt, ihr macht da noch Marmelade drauf. Also Erdnussbutter ist doch, glaube ich, sehr süß und dann noch Marmelade. Nein, Erdnussbutter ist an sich nicht so süß. Nee, aber Erdnussbutter alleine kannst du gar nicht essen. Das klebt ja in den Zähnen alles zusammen. Dann meinst du, der ist nur irgendwelche Sachen zwischen den Zähnen. Aber mit Marmelade ist das mit Porno. Marmelade geht's, ja. Ja, sehr lecker, aber auch sehr nahrhaft. Nix für das rückende EC. Na, ich habe das jetzt auch abgesetzt. Warum nur? Na, ist doch egal. Ich habe ja gesagt, heute Abend, da habe ich einige Bierchen und deswegen gab es heute Kartoffeln mit Spinat und die Kartoffeln musst du weglassen. Das ist gerade nur Spinat. Was ist denn Saatesoße? Saté heißt das. Oh, pardon, das machen die Holländer viel mit so, vielleicht kennst du diese Spießchen mit ich glaube, das Zähnchenfleisch, was da drauf ist. Saté-Spieße heißen die. Okay, das sieht lecker aus, ich bin gerade beim Chefkoch hier. Diese Saté-Spieße und da machst du halt diese Erdnussbutter drüber. Bier, ich sitze hier Bier, ich habe nichts zu knabbern. Die Hörmupfel twittert mir irgendwelche Essen von ihrem Urlaub. Jetzt noch dieser richtig leckere Teller mit dieser Sattsoße oder Saté-Soße. Saté Bier. Heißt das ja. So, ich rufe gleich beim Pizzaservice an, wenn das so weitergeht. Ja, mach das doch. Nee, mach ich nicht. Nee, ich muss, ich hab sei ein freier Kai. Ich hab noch 364 Kalorien für heute. Ich dachte, du hattest gerade erst Pizza, habe ich gehört, irgendwo. Nee, die hatte ich gestern auf Arbeit eben. Den ganzen Tag im Magen gelegen. Und ja. Vorgestern hatte ich auch schon Pizza. Ja, aber du hast dir helfen können. Pizza Hawaii genau. Und das Hula-Hoop-Mädchen hatten ja. Sie vergessen. Habe ich sehr gelacht. Ich habe erstmal einen Schnaps. Nein, ich habe einen doppelten. Ja, aber gut, danach ging es besser. Der hat mal aufgeräumt. Ja, das glaube ich. Ja. Meine Frau hat sich hier weggeschmissen. Die liest das immer so ein bisschen mit, weißt du? Ich finde das cool. Ich habe gestern Mittag um 11.20 Uhr hatte ich bestellt und um 12.45 Uhr war dann die Pizza da. So, dann war ja die Mittagspause schon rum, dann habe ich die auf dem Schreibtisch schnell gegessen. Und ja, und die hat mir direkt nach dem Essen, hat die mir schon direkt im Magen gelegen. Ich bin auf der Arbeit nur rum und oh, hier tut's weh und da tut's weh. Und zu Hause abends dann, es ist einfach nicht besser geworden. Und ja, auf dem Klo konnte ich auch nicht irgendwie nicht richtig. Da dachte ich so, und jetzt setze hier mal einen doppelten Willi hinten drauf und dann kann der mal gucken, dass er da mal ein bisschen Platz schafft. Jo, heute Morgen war alles gut und gestern Abend. Hey, der herzlich willkommen zum Altherren-Podcast. Ach, der Nachtzug schreibt gerade, ich hätte die Schachtel nicht mitessen sollen. Ich dachte, oh. Okay, also deswegen. Bei uns ja, in genau. Lippe gibt es Wacholder, kennt ihr das? Wacholder? Ja, Wacholder. Ja, kenn Wacholder. Ich. Ja? Ja? Oh, die saufen die hier. Oh, oh, oh. Die alten Herren. Das ist auch so ein Klarer, ne? Klarer, sagt man. Ja, gibt's aber auch als Likör. Na, bei uns nicht. Der Wacholder, das ist. Naja, oh, du kannst beides ist, machen, natürlich. Das ja. ist halt absolut nicht meine Welt. Boah. Nicht? Nee, krempelst mir die Fußnägel hoch. Das wird gar kein Fall. Das ist wie Enzian, oder? Ja, so ungefähr. Irgendwie so ein bisschen was zwischen Obstler und ja, Obstler würde ich eher sagen. Sag mal, Kai, ich glaube, wir müssen mit dem Bob mal einen richtigen Obstler, wir haben mit dem mal eine richtige Mirabelle von Prinz. Du, weißt du was, wir können nochmal alle, ja, wir können nochmal alle da runterfahren nach Österreich, wo die Prinz Brauerei, hätte ich fast gesagt, Brennerei ist. Ja, am Bodensee. Da können wir doch mal hier eine Werksbesichtigung machen. Nee, die ist nicht am Bodensee, die ist in Österreich. Oh ja, ja. Da könnt ihr mich auch genau, auf den Weg, genau unter der Grenze ja. ist das gleich. Könnt ihr mich auf dem Weg gleich mitnehmen. Echt? Weil der hat irgendwie in Deutschland, in Linz, wie heißt das am Bodensee? Was hat Linz? Nee. Konstanz? Ich weiß nicht, auf der deutschen Seite, da kommen halt eben die Pakete her, wenn du da bestellst, weil, was weiß ich, keine Ahnung. Da hat der sein Lager oder so, keine Ahnung. Bad Salzuflen oder was weiß ich. Am Bodensee. Bad Salzuflen am Bodensee. Ja, das genau. ist so mehr meine Richtung. Der Bock ja nicht genau. weiß. Das sind ungefähr 15 Kilometer von hier. Das könnte ich. Ich trinke ja keinen Schnaps, aber. Nee, was postest ja, du denn da ja, gerade? Aber ich wollte gerade sagen, aber jetzt hier für diese komische. Ich trinke keinen Schnaps, der Klaus säuft ihn. Irgendein Russenzeug da, ne? Ja, für diese Energy-Drink-Verkostung habe ich jetzt doch. Ich wusste, ich habe noch irgendwo hinten in der Tiefkühltruhe einen Wodka rumliegen. Den Wodka ich jetzt doch mal, oder was gibt's jetzt? Den musste ich jetzt doch mal dazu nehmen. Ja, ich bin jetzt schon. Das eine habe ich weg hier, dieses Rhinos, das war ganz, ganz schrecklich. Wo postet er denn das? Und jetzt bin ich bei diesem Monsters hier angekommen. 0,5 Liter Dose, du meine Liebe. Kaliskaya, ja, der ist gut. Das ist ein Wodka, ja. ne? Ja, und jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich einen Wodka dabei. Jetzt ist es schon besser, eigentlich. Wieso kriege ich denn das in meinem Tweetdeck nicht? Man schmeckt den noch nicht richtig raus, aber mal gucken, ob die Wirkung stimmt. Das sehen wir ja dann später. Ich muss mal gerade zum Kühlschrank. Ich bin gleich wieder da. Ja, aber Klaus, ach so. ja. Klaus, und das Augustiner läuft auch. Ich bin bei Flasche 3. Ja, ich, so, ja, sicher. Aber Klaus, ich rede ja nicht so viel. Wenn du mit deiner Band losgehst, sauft ihr auch Schnappes? Nee, ne? Nee. Immer Kamillentee und so Möhrensaft. Und dann, weißt du, wir haben immer so für Smoothie extra so einen Mixer dabei. Ne, wir haben ja so ein Smoothie-Roadie immer, der uns dann die frischen Säfte dann da mischt. Wie heißt das Ding? iPod, hätte ich gesagt. Nee, nicht iPod. Wie heißt das? Nein. Wie heißt dieses 1200-Euro-Ding da? Thermopod. Thermomix. Ja. Thermopod war was anderes. Nein, wir sind durch die Bank weg eigentlich Biertrinker und ab und zu, je nachdem, mal ein Gläschen Wein oder so, wenn wir irgendwo schick essen sind und eingeladen. Sagt dann Bassisten übrigens nochmal, er möchte nochmal ins Mikro sprechen. Ich fand das damals schön. Ja, machen wir nochmal. War da der, wo mit dir im Auto rumgefahren war? Ja, genau, der Holger. Ja, keine Ahnung, wie die heißen. Ja, er heißt Holger. Holger ist super. Okay. Das ist auch der zweite Sänger bei den Soulmen, also der mit der Bassgitarre. Ja, kann ich immer mal sagen. Können wir nochmal machen. Du singst aber nicht, oder? Doch, ich klar. Doch, naja, ja. Den größten Teil. Ja. Der Holger macht die Frauenstimme. Bist du der erste Sänger, nee, oder was? Oder wie? Also wir haben uns Ich habe euch noch nie singen, also noch nie spielen gesehen. Ja, muss man auf YouTube schauen. Wir haben ja einen eigenen YouTube-Kanal mit den Soulmen. Kann ich dir mal zukommen lassen, ja. Warte, kann ja mal suchen. Soulmen. Ja, Soulmen findest du viel. Ich schau mal, ich poste dann gleich, rein. Gleich für die Shownotes, damit wir das dann mal machen können. Boah, sag mal, was ist denn los hier? Blues Brothers, James Brown. Guck mal, da sieht der Klaus ja ganz anders aus. Ja, Moment. Das war vor der Operation. Das, warte mal. Ja, das sieht der Klaus ganz anders aus. Irgendwie, so kenne ich den gar nicht. Vor der OP gab's das auch? Du hast dich operieren lassen? Ja, ich habe mir ein paar extra 50 Kilo draufspritzen lassen, wegen der Stimme. Lieben Gruß an den Ratinger. Machst du da auch mit, Klaus? Ja, um Gottes Willen, das hat viel Geld gekostet. Das will er doch nicht runterhaben. Du hast nicht zugehört, Kai. Also ich mache bei der. Ja nur noch Bahnhof ich, mit, so. Ich mache bei der Challenge nicht mit. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der mitmacht und der das da durchzieht. Aber für mich ist da nichts. So, ich habe mal euren Kanal abonniert, ja? Also ich bin der eine Follower. Hast du gefunden? Ja, dann ist er gut. Endlich, wir haben einen. Ja. Wie bei Ghostbusters, wir haben einen. Ja, für die Live-Hörer und Konservenhörer soul-man.de. Immer diese Werbung hier. Ja, sehr, sehr zu empfehlen. Also furchtbar. Das geht doch, gar den muss nicht. Ich auch abonnieren. Ach du Scheiße, mir ist Bier runtergefallen, fuck. Ach, das war bei dir. Oh, guck mal, die machen auch Familienfest, da gibt es bestimmt Fritten aus der Maschine. Ja, Klaus macht den Thermomix auf der Bühne. Gerade hier reingucken. Die Pommesmaschine, ne? Klaus steht mit der Pommesmaschine auf der Bühne. I'm a soul man. Ketchup, Mayo, bla bla. Ja, also auf den Familienfesten, wo wir da spielen, da muss man sich zum Glück nicht ums Kochen kümmern. Alles hat das Hemd in der Hose, ja. Der Klaus hat es aus der Hose. Ja, so bin ich. Wie alle, zu Hause auf dem Sofa, du. Ich bin vor allem, alle sind original verkleidet, er fällt immer aus der Reihe. Ja, ich bin der Sakko aus und was weiß ich nicht alles. Hast du eigentlich überhaupt so einen Sakko? Nee, ne? Hast du nicht, ne? Doch, hab ich alles da. Aber das ist ja meistens schon nach dem dritten oder vierten Lied und dann ist das Zeug bei mir immer schon aus. Alles. Ich bin ja der Rock'n'Roller unter den Soulmen. Außer der Hut, der bleibt an. Ist denn die Saxophonistin? Ja, das ist die Silke. Die hat ja Beine vom Po bis zum Boden. Silke Anke? Ja, die hat bis zum Boden, ja. Ja, ist eine nette. Beine bis zum Lichtschalter. Ja. Und am Arsch wird's beindick. So. Ich könnte jetzt auch noch den Soulman Twitter-Account hier noch ins Rennen werfen. Den gibt's nämlich auch. Nein, dem kann ich auch noch folgen. Die Seite habe ich schon mal im Chat gepostet, auf jeden Fall. Oh. Demnächst, wenn Klaus hier unterwegs ist, dann fliegen wir hier Schlüpper auf der Bühne. Ja. Steht drauf, wer betreut den Twitter-Kanal? Du, Klaus, oder? Oh, ihr habt 6 Follower. Ja, cool, ja. Jetzt 7. Ja, der fliegt noch ein bisschen unterm Radar, aber wir haben zumindest einen. Du solltest mal ein paar Podcast-Empfehlungen darüber raushauen. Nein, nein, das trenne ich. Das aber ey, wenn ihr 8 so Follower. Klaus, ja. Wenn ihr so weitermacht, habt ihr bald mehr Follower wie Tweets. Ja, das ist auch nicht schlecht. Oh, sorry. Ah, Tweets sind schnell geschrieben. Ja, lass mich mal. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, wie viel ich habe. Genug. Ich gebe euch mal 10.000 ab. Genau, apropos Twitter, was Bob und Kai, was macht denn eure Follower-Challenge? Wie schaut es denn aus? Ja, wir müssen mal gucken. Warte mal. Bis wann läuft die und wie ist der Stand der Dinge? Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt 640 im Moment. Weiß ich habe 622, da hat der Bob den Stich. Wie viele Tweets hast du, Bob? Ich habe... Das ist gemein. Nee, warte. Ah, wieso normal? Ich habe 3.348 sinnvolle Tweets. Oh. Okay. Ich habe 30.000 sinnvolle Tweets und 5.600 unfreiwillige. Ja, nein. Schön. Mensch, dann braucht der Kai ja noch ein paar Follower. Planet Kai. Richtig? Planet minus Kai oder Planet unterstrich Kai. Planet unterstrich Kai. Bitte folgen an die Live-Hörer und Konservenhörer. Ja, Planet-Kai. Bobson Bob müsst ihr entfolgen, der schreibt nur Müll. Ja, genau, 3000 Mal. 3000 Mal schreibt er guten Morgen, meine liebe Follower, auf fröhliches Tweetings oder was schreibst du immer? Happy Tweeting. Happy Tweeting, genau, ja. Naja. Ich gucke gerade bei Kai, dein letzter Follower ist Oralie Schulz. Was ist denn das für ein Name, Alter? Frag mich, du, der bewegt sich da in Kreisen, du, ehrlich. Oralie Schulz. Der Kai hat 622 Follower, ich habe nur 607. Oh, der ist halt mal drauf. Dann mal ran. Was zahlt ihr denn pro Follower? Was zahlst du mir, dass ich dir weiterhin folge? Das ist doch die entscheidende Frage. Du kannst eine Tasse haben. Ich habe ganz viele vom Märchenpark Wolfratshausen hier. Toll. Ich habe hier noch welche vom Holiday Park rumstehen. Kannst du auch haben. Mit dem Leuchtturm drauf. Alter, Bob, der Herr Bartoschek folgt ihm. Wie hast du denn das gemacht, Alter? Was? Wer ist das? Sebastian Bartoschek. Was, wer ist das? Super. Weiß ich nicht. Google mal. Oder folg ihm mal. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, ja. ich bin mal Bier holen. Das Bier holen? Ja, das kann ich verstehen. Die Bierline ist aus. Das ist nicht mehr normal. Ja, wir sind ja zum Trinken hier, haben wir gesagt, ja, heute, oder? Ich habe auch die dritte Flasche am Start. Ja, also, bis gleich. Weißt du, wer mir folgt? Der Shahid Khan Afridi. Das ist ein pakistanischer Cricketspieler. Okay. Sehe ich gerade. Der hat sogar eine Wikipedia-Seite. So, das hat der Bartoschek nicht. Ich weiß. Bartoschek. Jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wenn mir noch so alles folgt, den ich nicht kenne. Bartocast, ist das der? Ja. Und den musst du bezahlen, glaube ich sogar, ne? Der hat doch so eine Paywall davor. Das war was meinst du, weil der Bob dem alles reinschmeißt, dass nein, finde ich cool, dass der mir folgt. Ja. Super. Ja, aber mal von den Followern ab, wie sieht's denn bei euch bei Facebook aus? Habt ihr denn da auch Freunde? Nee. Ja, also ich habe Facebook, ich sage überwiegend, klar habe ich viele Bekannte, die ich so privat kenne, aber meine meisten Facebook-Freunde sind halt mittlerweile aus der Geocaching-Bubble. Und ich bewege mich auch, was das betrifft, bei Facebook überwiegend in irgendwelchen Geocaching-Gruppen und poste da. Das Einzige, was wer mir folgt bei Facebook, ja, was weiß ich, morgen fahre ich wieder Rettungsdienst oder wenn ich am Grill bin und mal was lecker essen bin, dann poste ich ein Foto. Aber ansonsten siehst du bei mir auf meiner Timeline nicht wirklich viel. Also die meisten sind bei mir wirklich Geocacher. Also, keine Ahnung. Ja, Facebook ist bei mir viel, das sind so Leute aus der Schulzeit, die ich so persönlich kenne. Und es ist gar nicht so dieses... Ja, Internetsmenschen sind da auch, klar, aber hauptsächlich so... Internetsmenschen? Ja. Weißt du, wie ich meine? Solche wie du zum Beispiel, die ich jetzt aus dem Internet kenne. Aber auf Facebook sind... Aber wir kennen uns auch privat. Ja, auch, aber wir kennen uns aus dem Internet. Ja, klar. Ich wohne ja nicht in der Decke. Ja, so meine ich. Zusammen in die Schule sind wir auch nicht gegangen. Genau. Und diese ganzen Leute, die sind halt auch nicht auf Twitter. Die sehe ich auf Facebook. Ich bin auf Twitter. Ja, die Leute aus der Schule. Ach so, okay, ja. Gut. Ja, die habe ich halt auf Facebook. Schreibst du mit denen noch? Ein Glück sind die nicht auf Twitter. Also wenn da jemand ist, den ich mit dem ich damals gut konnte oder so, dann gratuliere ich dem mal zum Geburtstag und das war's eigentlich auch. Oder wenn, ja, oder was ich auch gucke, ich gucke immer mal durch, so diese Timeline, Anführungsstriche. Wenn da was Schönes ist, klar, dann wird das auch kommentiert und ich bin da schon, also dass ich da auch mal reingucke, das geht nicht völlig an mir vorbei. Gerade auch unser Metal-Stammtisch hier aus Lemgo, da ist immer mal was. Dann habe ich da auch noch eine Abnehmgruppe. Da poste ich jeden Montag unser Gewicht. Das haben wir auch so eingeführt, schon seit in mehreren Monaten. Und ja, ich muss jetzt mal gerade gucken. Also diese Facebook-Gruppen, das ist schon interessant. Wirklich, also Kampf den Kilos, das ist das. Dann habe ich hier Redinger Elite, da gucke ich eigentlich recht selten rein, aber Metal Hard Rock, Freunde des Metal Abends, das Vegan in Lippe zum Beispiel, auch hundertprozentig für meine Art. Ja. Vegan in Lippe. Ja, du. Ja, ihr werdet lachen, aber da gibt es. Ja, mach mal gerade. Richtig. Da gibt es richtig. Oh, jetzt habe ich die Gruppe aus Versehen verlassen. Nein, Quatsch, habe ich nicht. Lost in Lippe. Das wäre es jetzt gewesen. Nee, aber die Tage haben wir zum Beispiel ein veganes Brunch hier im Café Mia, heißt das in Lembo. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr geil. Und da kriegt man so Termine. Da hörst du sonst nichts von. Da wird nichts von in der Zeitung geschrieben oder irgendwie. Das geht über Facebook. Oder auch Konzerte zum Beispiel. Hier der Metal-Hardrock-Kanal. Das ist einfach genial. Mensch, sowas ist nee, also da muss ich wirklich sagen, da, mit Facebook und Gruppen und so, ich bin auch in der einen oder anderen Gruppe drin. Aber ich weiß gar nicht, wo ich da suchen soll nach so Gruppen. Vegan Ü40 zum Beispiel. Vegane Lippe, geh doch da mal rein. Ja, nee, dann mach vegan Ü40. Das würde dir eher passen. Ja, ich bin aber doch nicht vegan. Ja, dann mach, was weiß ich. Vegan. Weiß ich gar nicht. Ich Bratwürstchen Ü40 oder so. ich bin da überhaupt nicht konform drin. Also, wie sagt man denn? So firm drin. Oder hier, Flüchtlinge willkommen in Lippe. Willkommen in Lemgus. Sorry, das ist auch eine Gruppe. 186 Mitglieder. Da kriegst du so Tipps zum Beispiel, wo gerade Deutschkurse sind oder so vielerlei halt. Das ist immer total cool, sowas. Solche Sachen halt. Oder einfach, was so lokal abgeht, das hast du halt auf Twitter nicht, finde ich. Ja, aber ja. Ja, deswegen Facebook. Das war ja die Frage. Ja, aber ich finde da nichts, was bei uns lokal abgeht. Ich finde da keine Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du denn für Interessen, für Hobbys? Ja, ich Podcasting und das war's schon. Ja, dann bin ich zum Beispiel Redinger Elite. Das wäre doch ja, da bin was, ich ne? auch drin. Ja, ich bin auch beim Podcaster Barbecue in der Gruppe drin. Ich bin beim Podzeller und eher in der Gruppe drin, Raucherbalkon. Und das war's aber auch schon an Gruppen, in denen ich drin bin, oder? Warte, ja, hast du doch, wenn du nur Podcast hast, dann ist natürlich auch. 1, 2, 3, 4, 5 Gruppen. Du gehst doch zum Beispiel gerne angeln. Oder warst mal gerne angeln. Das weiß ich jetzt aus. Ja, gut, okay, aber da gibt es bestimmt Gruppen aus deiner Gegend, wo du dich da mal so ein bisschen mit Leuten unterhalten kannst aus deiner Gegend, die auch angeln gehen. Es gibt allen möglichen Scheiß. Wenn ich da Angeln suche, was gibt es denn da ein? Angeln und dann? Ja, Angeln. Ja, einfach Gruppe, Angeln. Aber ja, aber du musst doch. Das muss ist vorsichtig, doch aus deiner Gegend. Muss vorsichtig sein, wenn du als Status Single Angeln eingibst. Wer weiß, was da kommt. Angeln im Saarland. Angeln von Aal bis Zander. Angeln ist das schönste Hobby. Angeln in Rheinland-Pfalz. Angeln in Norwegen. Da hast du es doch schon. Ja, was soll ich denn in Norwegen? Angeln in Rheinland-Pfalz, Mann. Was willst du in Norwegen? Esoterisches Angeln bei Vollmond. Geschlossene Gruppe. Ja. Ach. Ja, Mitglieder. Da kenne ich sogar ein Mitglied von. Siehste. Und schon hast du auch eins. Schon bist du auch eins. Nee, ich bin nicht angefragt. Alle Angler in Rheinland-Pfalz. So, jetzt sage ich mal hier Gruppe beitreten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich hier was posten kann. Du darfst da nicht mit so einem negativen Gefühl rangehen an die ganze Sache. Bei Facebook ist alles negativ, sorry. Wie sollen da positive Gefühle rauskommen? Twitter ist am schönsten. Da kennt dich keiner, kannst du sein, wie du bist. Richtig, Kai. Wenn ich auf Facebook so wäre, wie ich hier auf Twitter und eben in dem Podcast sehen bin, dann würden die alle sagen, hat der sie noch alle? Ist so, sorry. Könnte passieren, ja. Ja, deswegen, das ist nicht meine Welt. Ach, ist es nicht herrlich, Wochenende. Und das Leben, zusammen die zwei Leben des Kais. Apropos Bier, ich habe das zweite gleich leer. Ui. Ja, der Nachtzug hatte hier ein paar Vorschläge. Swinger im alten Gang oder alten Klang oder Wandern im Hunsrück. Der hat da schon so einiges. Mal gucken. Alten Clan meint der. Ich suche mal, ob es das überhaupt gibt. Swinger im alten Clan. Klang. Da geschrieben. Swinger. Swinger Paradies. Da triffst du dann den Uwe. Swinger Club, Itzibar. Itzibar. So, wir müssen die Aufnahme jetzt abbrechen. Es reicht. Ja, vielleicht haben wir da noch was für unseren Raiden bei. Warte mal. Swinger Club Le Coq. Le Coq ist nicht gut, das tut weh. Was? In Wörstadt. Le Coq. Le Coq. Das ist aber sehr innovativ, der Name. Ich hab, Le, nein, finde ich scheiße. Nein. Ja, er wird fündig, merkst du? Er gewinnt nein. so langsam ist Facebook doch was für ihn, glaube ich. Achso, nee, ich dachte jetzt gerade schon was anderes. Sorry. Das kann ich jetzt ja nicht erzählen. Das ist nur eine Seite, die jemand geliked hat und ich dachte, die Seite würde dem gehören. Ach, das Facebook ist doch interessant. Du wendest das nur nicht richtig an. Das ist ja eigentlich wie Twitter. Wenn jetzt jemand von Facebook zu Twitter käme, der wüsste da auch nichts mit anzufangen. Genau. Ja. Ja, gut, wenn du das mit den Hashtags und so nicht verstanden hast, dann ja, ist einfach so. Ja, damals, als ich mit Twitter angefangen habe, da wusste ich auch nicht, für was ist dieses mal gucken. Für was ist dieses Ad-Zeichen und für was ist dieses, früher hieß es, glaube ich, DM oder. Also ich habe so jetzt gerade in einer Privatnachricht hier bekommen, du sollst mal suchen nach Gangbang in Altenglan. Wer das gesagt hat, möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, ich habe diese Privatnachricht auch bekommen. Na, mal gucken. Die Hörer wissen, wer gemeint ist. Da hat bestimmt der Uwe, der Uwe hat da bestimmt eine Seite oder so. Es gab keinen Treffer zu Gangbang in Altenglan. Ja, schön. Nee, also Leute. Wird das eigentlich Facebook, auf Facebook veröffentlicht, auf was ich nachher suchen? Facebook ist nicht nur böse. Das ist auch schön. Gangbang in Altenglan. Es gibt wirklich solche Gruppen. Oh Gott. Und heute bricht der Schweiß aus. Vor lauter Lachen. Kann ich mir vorstellen, ne? Und heute hören wir, wie Planet Kai Facebook entdeckt. Ja. Nee, ich bin. Ja, ist einfach so. Facebook bin ich ganz doof. Ich auch. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Wandern im Hunsrück gibt es wirklich. Ich habe mir gerade ein Leberwurstbrot gemacht. Ich wollte es mal mitteilen. Das ist schön. Max, ein Podcast, das ist aber nicht so schön. Wir reden hier von Gangbang und du isst Leberwurstbrot. So hat jeder seins, letztendlich. Ja, ja. Hast du selber gemacht oder hat deine Frau dir das geschmiert? Gangbang, ah ne, die Leberwurstbrot. Meine Frau ist gerade auf dem Rückweg von Leipzig. Die ist heute in Leipzig auf der Schmuckmesse. Oh. Ja. Ist ja, was gibt es in Leipzig für Schmuck, den es in Göttingen nicht gibt? Da gibt's Geklauten. Da gibt's einen, ja, ist ja gleich in Polen, ne? Keine Ahnung, irgendeine Schmuckmesse, ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt auch Hunger. Ja, dann musst du was zu essen machen, mein Lieber. Oder hast du nichts mehr im Haus? Ich hab nichts mehr im Haus, alles schon gefressen. Oh. Ja, musst du runter zu deinen Untermietern. Ja. Da ist doch bestimmt die Tiefkühltruhe voll, oder? Eine Dose Katzenfutter aufmachen, oder was? Gulasch. Also, aber die Lucy braucht ja nichts mehr, die läuft ja jetzt in meinem Rechner. Die habe ich in den Rechner eingebaut. Hier ist dein Netzteil kaputt, oder was? Ja, die dreht da am Rad. Na, die Auslandsschweizerin hat doch gesagt, ich hätte den Lucy in den Rechner eingebaut. Die Lara. Ja, ist auch ein nettes Mädel, ne? Ja, die habe ich kennengelernt schon. Ich auch. Potstock. Botcamp. Die Lara hast du kennengelernt? Ja. Hab ich die auch kennengelernt? Ja, du warst auch auf dem Potsdam. Die mit dem Kleid und den roten Kreuzen drauf, so Schweizer Kreuze. Ach, die, ja, die Auslandsschweizerin. Ja, ja, natürlich, halt jetzt, ja. Ich hatte doch den Vornamen nicht im Kopf jetzt. Ach, Mensch, Bob, du kennst dich in der Podcast-Szene überhaupt wirklich nicht aus, oder was? Die ist toll. Die passt in der Welt. Ja, das stimmt. Ja, ich bin mal froh, dass wir die in der Podcast-Szene haben. Aber da kam jetzt länger nichts, oder habe ich sie wieder deabonniert? Ich habe heute noch eine Folge gehört. Die hat aber einen neuen Feed, mein lieber Bob. Vielleicht hast du dasselbe Problem gehabt wie ich. So, das habe ich nicht gewusst, siehst du? Ja, siehst du? Ich habe mich nämlich auch gewundert hier. Danke für den Hinweis. Ich hab sie immer nur irgendwo beim Selbstgespräch oder irgendwo anders gehört und habe gedacht, Mensch, Mädel. Da war ich auch dabei bei der letzten Folge Selbstgesprächler. Ja, wie großartig. Großartiger Auftritt. Ja. Gut ab. War nackig oder was? Weitermachen. Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist der Planet Kai. Das hat so ein bisschen was von Superman, ne? Ja, ja, Planet Kai. Planet Kai. Kommt zu dir gefliegt. Hast du auch so einen Strampelanzug mit Cape? Ja, kommt zu dir gefliegt. In Orange? Super Ritchie. In Orange mit silbernen Pech. Super Ritchie. Der war cool. Kai. Kommt zu dich gefliegt. Ah, geil. Super Ritchie kommt zu dich gefliegt. Mit dem Selbstgespräch kann man auch sehr schön telefonieren. Letzte Woche Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Doch, letzte Woche haben wir bald eine halbe Stunde telefoniert. Cool. War ganz nett. Oh Gott, Hilfe. Ach Leute, hört mal auf mit dem. Wer macht denn hier immer so ein Bäuerchen? Also wer Görbst, wird nicht mehr von dem Rico gehört, ne? Ja. Ups, scheiße, wie eine Flasche. Hat er das gesagt? Das war jetzt ernst. Hat er das gesagt? Ja, ja. Ja, er mag es nicht, wenn ich görbse. Das heißt, da gibt es so einen Podcast, der görbst doch ständig. Görbscast. Ne? Das ist wahrscheinlich, entweder es ist der Bastard oder. Den hört er bestimmt gar nicht. Nee, den hört man ja auch nicht. Ja, gut, den höre ich natürlich auch nicht. Das hier ist ja kein Podcast-Projekt, was wir regelmäßig machen. Das heißt, naja, mittlerweile haben wir eine Regelmäßigkeit, aber das ist ja, da weiß man schon mal, dass irgendwo ein Bäuerchen fällt, weil wir trinken ja Bier. Übrigens, das haben wir den ganzen Abend noch nicht gesagt. Ich sag jetzt einfach mal Prost, Jungs. Prost! Ich hab eine Flasche All. Auf das die edle Jauche Wellenschlage in unserem Bauche. Ich glaube, der Poet ist Kai, der kann das besser, der ist so poetisch. Das hat mich so geärgert, der hat ja vorhin, das können wir jetzt mal einwerfen, Kai, ruf doch nochmal die Seite auf, ich fand das so schön. Welche Seite? Ja, ich komme mit dem Arschloch und in und aus dem Arschloch, das fand ich, also da habe ich gesagt, das ist doch was für die Aufnahme, was war das, worum, es ging um irgendwie, leck mich am Arsch, ne? Ja, leck mich am Arsch. Götz von Berlichingen. Kennt ihr eigentlich Bauer Hermann? Leck mich am Arsch? Nee. Ich muss ich mal raus um demnächst. Bauer Hermann, leck mich am Arsch. Aber Götz von, genau. Das heißt. Aber ich finde das jetzt dann immer wieder das Warme im Spruch. Bitte. Bob hat warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmackelt? Nee, ich lache mich gerade kaputt. Pass auf. Jetzt anderes Thema, ganz kurz. Wir sind bei uns in diesem Rigge-EC-Chat, ne? Ja. Und Leni und Gerard, die haben sich im Moment so ein bisschen in einer Challenge, wer heute die meisten Schritte macht. Und Gerard war heute den ganzen Tag auf der Messe. Der hat natürlich Schritte schon gehabt, so irgendwie wieder 12.000, 13.000. Und Leni, ja, den kriege ich noch. Und war irgendwie bei 11.000. Und dann fing die an, in ihrem Zimmer auf und abzulaufen, dass sie die Schritte irgendwie noch hinkriegt. Ne? Pass auf, jetzt kommt's. Und dann kommt Gerard jetzt gerade um 21.27 Uhr. Habe ich erwähnt, dass meine Tochter Nachtwanderungen liebt? Der hat jetzt knapp 20.000 Schritte. Und Leni, Willst du mich verarschen? Das ist so geil. Fuck, piep, piep, piep. Und dann geht das hier los. Ey, hier ist im Moment der Teufel los. Das macht so einen Spaß in der Gruppe. Telegram, ja. Telegram, ja, ja. Lade uns doch mal Rigge da ein. Der EEC. Kann ich das? Weiß ich nicht. Nee, nee, geht. Um Gottes Willen macht das nicht. Nee, nee. Aber auf jeden Fall. Leni war ja absolut Verweigerin von Telegram, aber mittlerweile hat sie gemerkt, es geht nicht mehr ohne. Und es macht Spaß. Es Telegram macht so ist einen geil. Spaß. Aber erzähl uns Willst doch mal. Du mich verarschen, aber Kai, vom Götz. Lass doch mal was vom Götz hören. Ich find's doch nicht mehr, oh, Menschenskinder. Der Bob sagt, das heißt, leck mich im Arsch. Hast du gesagt, leck mich im Arsch, Bob? Deine. Ja, so wär's richtig. Aber verdammt. Okay. Götz von, wie heißt er? Berlechin. Wobei, nein, richtig ist es, das kann man jetzt wieder aus dem. Ah. Richtig ist das in keinem Fall, glaube ich. Nö. Das gehört nicht auf die Zunge, sagen wir es mal so. Schulz. Oh, Guinness. Jetzt kriegen wir so langsam den Kneipenstandard hier. Rico, nö. Falls du das hörst, nicht abschalten. Kai, was ist denn da los? Ja, ich weiß, ich find's nicht. Was habt ihr eigentlich gerade so an? Boah! Super! Wobei ich sagen muss, das war richtig geil. Gut, ich sag mal, alle Lampen. So. Ja. Ich dachte, du sagst, ich bin raus. Ah, oh, herrlich. Klaus den Splitterfasernackt mit seinem schwarzen Husus. Nein, nein. Ich persönlich podcast ja am liebsten im Frankenfurter Outfit von der Rocky Horror Picture Show. Ja? Okay. Ja, so schön, oh, das ist schön. Da kannst du auch die Zigarettenschachtel schön in den Strumpfhalter schieben. Ja, aber da musst du die richtige Größe haben auch, ne? Alles passt, alles, Bob. Zeige ich dir das nächste Mal, wenn du kommst. Oh. Ich hab gehört, du bist ja hart im Nehmen. Wir wollen dieses Jahr aber um dann eine Frage zu beantworten, kurze Hose, T-Shirt und barfuß vorbildlich für den Bob. Ich habe Socken angezogen, mir ist so kalt hier an den Füßen. Nee, ich schwitze wie die Sau, Alter. Ich könnte auch nackig hier sitzen wie Klaus. Klaus sitzt auch nackig. Oh, das wird interessant. Ich trage beim Trinken grundsätzlich Sicherheitsschuhe und Helm. Ja, wegen danke, Hadi. Kai ist so still geworden. Kai, ja, wollte ich auch gerade sagen. Der zieht sich gerade wieder an. Achso, der sucht den Bademantel. Nee, ich suche doch jetzt diesen schwäbischen Gruß da. Das war Zufallsseite, oder? Also hier steht, Götz-Zitat, er aber sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Das ist der schwäbische Gruß. Arschlecken. Im Arsch lecken. Das heißt, also ich sage in Zukunft nicht mehr leck mich am Arsch, sondern leck mich im Arsch. Nee, du kannst mich im Arsch lecken. Ich kann ja nicht so schön einen Akzent wie du. Kannst du mir. Das schickt mir nochmal als Audio-Kommentar, das packe ich aufs Handy. Wenn ich dann irgendwie einen habe. Nee, ich schicke dir keinen Audio-Kommentar mit, ich kannst mich mal im Arsch lecken oder sowas. Das nehme ich mal aufs Soundboard, wenn ich irgendeinen treffe. Zack, Planet Kai, kannst du mich mal im Arsch lecken. Dann, nee, das mache ich nicht. So toll ist es auch wieder nicht. Was hast du denn jetzt an, Kai? Ich? Ein PC. Yay! Ich hab einen PC an. Ey, und mit einer geilen SSD, der rennt wie Flotte Otto. Bob hat Bob der Baumeister-Trikot an, oder was? Nee, warte, ich könnte das gleich posten. Immer Bier holen. Ja, wenn wir jetzt Google Hangout machen, dann ist Klaus weg. Nee, ich mach doch kein Google Hangout. Das haben wir letztens auch gemacht. Ja, doch, natürlich, aber jetzt doch nicht, auf die Schnelle. Ah, scheiß Aktualisierung, iOS. Yo. Oh, schon wieder. Mann, ich könnte mal bei den Genießer hier irgendwie kann ich mir ein Selfie posten? Das geht, ne? Ja, kannst du. Der Chat könnt ihr ja mal posten. Was habt ihr so an? Also Gérard hört ja auch gerade. Gérard sitzt ja meistens mit freien Oberkörper. Ah nee, Gérard ist ja auf der Nachtwanderung, habe ich gerade gehört. Der ist ja gar nicht da. Nachtwanderung mit freiem Oberkörper. Oh! Das war das Fläschchen. Du hast nicht, also ihr habt nicht ernsthaft von eurem komischen kleinen Kinderspiel, hast du nicht ernsthaft ein T-Shirt an? Nein! Nein. Wie geil ist das denn? Alter, ich trinke das Zeug, aber Nee, das trinkst du nicht. Kai, hast du auch so ein T-Shirt? Na klar. Der Typ, der da unten drauf ist, der sieht aus hier vom A-Team. Der sieht genauso aus, ne? Das ist der Schweinereiter, da kennst du dich nicht aus. Der Schweinereiter. Okay. Ja, und sonst sieht der Bob echt hübsch aus, ne? Eigentlich ist er ein hübscher. Hat zum Zweifel. Ich glaube, es geht schon wieder los. Oh Mist, rasieren könnte ich mich mal wieder. Ah ja, das ist eigentlich schade, dass die Zuschauer das jetzt nicht sehen können, ne? Ja, dass du nicht rasiert bist. Frechheit. So wat, und so traust du dich hier einen Podcast mit uns aufzunehmen. Wir können ja mal Werbung von der Popschutz machen, der ist von der Firma Rode. Weiterleiten, nee, geht nicht. Meiner ist von K&M. Müssen wir jetzt alle nachlegen mit Selfies, wenn der Bob anfängt? Oder mein Popschutz? Ich mach kein Selfie, ich habe die Haare nicht gemacht. Mein Popschutz ist von... Ich kann das nicht lesen. Na, von Rode. Rode, ja, genau. Der hat ja sogar gesagt. Du Knaller, ey. Ist es denn die Möglichkeit, Leute? Alter, ich glaube, ich habe ein Ei gelegt. Na, dann bleibt mal schön sitzen, dass es warm bleibt. Ja, nicht so viel rumrücken sonst, ne? Hey. Nee, das ist runtergefallen. Irgendwas hat hier. Was ist da los? Und es hat Platsch gemacht. So geht der mit seinen Nachkommen. Ach, ist das wieder schön heute Abend. Was schreibt eigentlich der Chat? Können wir mit dem Chat heute mal was machen? Chip, Chip und Chat. So. Naja, der Gérard macht ja eine Runde um den Block, der ist ja gar nicht da. Das ist auch so fies, ne? Weißt du, der stellt sich hier in den Chat und dann geht er los mit seiner kleinen Runde um die Häuser laufen. Ja, wenn Lady ein bisschen pfiffig wäre, würde sie ihre Fitbit an ihrem Hund anbinden und dann würde sie den Hund durch die Bude jagen. Was? Wer ist das denn? Alter, jetzt geht's hier los, jetzt werden hier Selfies geschossen. Guck mal, Klaus trägt das Haar heute offen. Ja, und hat dieselbe Brille wie ich. Ja. Echt? Tatsächlich. Alter, wer ist er denn? Sieht aus wie der Notzuchtverbrecher von Bad Segeberg aus, Alter. Was ist das denn? Was ist denn mit deinem Kopf los, Klaus? Setz einen Hut auf. Nee. Was denn? Ist das eine Perücke? Ja, immer. Ei, ei, ei. Also der Klaus ist schon ein hübschen Bengel. Die gibt's auch in Rot. Du kannst sagen, was du willst. Jetzt bin ich immer auf deins gespannt. Ja, Hatti, jetzt bist du dran. Nicht nur groß hier reden. Ja, nun bleib mal locker, aber ich kenne Klaus eigentlich immer nur mit Mütze und Helm. Ja, warte, ich muss mal aufstehen. Ich bin mal kurz AFK. Oh, er geht raus zum Foto machen. Nicht einen Moment eine Mütze aufgehabt, oder? Nö. Eigentlich nicht. Ich hab das auch nicht gesehen. Ja, so ist es. Aber ein bisschen gewachsen sind sie wieder, ne? Ja, die wachsen wie Stroh, ne? Ist ja klar, aus dem Kopf raus, ne? Vorne das Stroh, hinten das Wasser, muss ab und zu nicken und dann wachsen die relativ schnell, ne? Nur die Farbe ist raus. Ah, Kai hat auch sehr schön. Aber mit Brille sind wir uns relativ. Ja, mit Brille sind wir uns relativ einig allesamt, ja. Ne? Ja, alles schön das breite Gestell. Mhm. Bei mir sieht der Stroh aber aus wie nach der Ernte. Ja, ich würde sagen Feuerrodung, oder? Gelb sind schon die Stoppelfelder. Bunt sind schon die Wälder, genau. Ja. Bei dir kommen die Kinders mit den Drachen jetzt gleich und lassen den steigen. Ja, Jungs, ist nicht einfach im Herbst des Lebens, ich weiß. So, Herbst kann auch schön sein. Ja, Hatti ist extra rausgegangen zum Foto machen. Jetzt bin ich ja gespannt, was das wird. Oh Gott, ja, was ist der, das denn? Der muss sich wieder in Szene setzen. Ja, ist ja klar. Logisch. Moment. Der sieht jemandem ähnlich. Oh, hast du den Seppelhut aufgezogen extra? Ja, klar. Sag mal, sind die Zähne echt? Na klar. Darf ich die Bilder so auf den Blog schmeißen zur Folge? Ja, mach klar. Doch. Logisch. Kai? Ja, ja, klar. Gut. Du musst nur die Kapitelmarken noch anpassen, dass immer dann, wenn jemand spricht, steht. Ich kann doch keine Kapitelmarken. Ich zeichne dir mal den ersten. Ja, er hat doch so einen Hartz-IV-Block. Ach so. Weiß ich nicht. Kostenlos. Herrschaftszeiten. Also Hatti, du hast voll die Ähnlichkeit mit dem hier. Warte. Mal im TS. Ich will es nicht in den Chat setzen. Mit dem Linken. Ja, das stimmt. Der Wurf sagt auch nur ja, das stimmt. Affe. Ja, genau. Die Brille hat er nicht. Okay. Da, wonach googelt man da? Wer ist das? Das ist der Becke-Peter. Becke-Peter. Er wollte es ja hören. Heieieiei. Ach ja, Mensch. Ja, jugendfrei läuft heute sowieso nicht mehr. Oh, der hat ja schon wieder das Bier runtergeschmissen. Lauf das Bier, Menschenskinder. Wie schade um das Jude-Zeug. Er hat mal eine Kiste schon umgeschmissen hier. Mhm. Ach, schöne Atmo. Ah. Das Ende naht. Welches Ende? Welches Ende? Wieso denn Ende? Ja, wollen wir noch ein bisschen? Ja, komm, ich schmeiß mal was hier. Pottwichteln. Einmal kurz Abfrage. Bob? Nein. Kai? Nein. Hatti? Hatti. Hatti. Hat, hat, hat, hat, hat, hatti. Ja, nehme ich auch als Nein. Okay. Fertig. So, nächstes Thema. Ich hab die falsche Tasse gedrückt. Entschuldigung. Also. Falsche Tasse hat er gedrückt. Die falsche Tasse gedrückt. Also alleine nein. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten mache, ich ja Podcast. Echt? Klaus, Bob, Kai. keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Raucherbalkon hatten wir uns mal so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Wollen wir eventuell machen, aber da bin ich ja nicht alleine. Da kann ja eigentlich jeder mitmachen. Und wenn irgendeiner wichtelt und er ist alleine und hat einen, wo er drei oder vier Leute braucht, ich stelle mich zumindest zur Verfügung. Aber so selber einreichen, glaube ich, alle, also für meinen Personal-Podcast, nö. Klaus wohl auch nicht, oder? Ja, ich denke, wer will, der kann. Auf jeden Fall geht es wieder los, falls ihr auch Podcaster zuhören, schaut es mal vorbei. Was ich gestern gemacht habe, gestern gab es bei Amazon Prime gab's Filme für 99 Cent zum Schauen. Hat das jemand mitgekriegt? Im Freitag ist das öfters mal, ne? Ist das Freitag öfter, ja. Da habe ich gestern gesehen, wie heißt es? Winterkartoffelknödel. Kennt das jemand? Ja. Ja. Was? Ja, mit dem. Das ist aus dieser Krimiserie von der Rita Falk mit dem Eberhofer-Kommissar. Und ich habe mich weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, den gibt es heute wieder oder wenn es den mal wieder gibt. Würde ich mal empfehlen, anzuschauen. Also auch der erste ist auch schon gut, der erste Teil von den Filmen. Und die Hörbücher sind super, die habe ich nämlich alle. Da spricht der, wie heißt er, Christian Tramitz, glaube ich, heißt er, ne? Von der Bulli-Parade, genau. Ne? Ja, genau, der liest die vor. Also da habe ich mich gestern Abend richtig gefreut. Also so für unter einem Euro so einen schönen Film mal eben schnell mal abends noch schauen, das war super. Ja, kommt der Firma hier so. Machen sie ja öfters mal. Ne? Ja, ich wusste das nicht. Ich habe zwar dieses Amazon Prime, aber ich schaue immer mehr so auf Netflix rum und ich vergesse es immer. Selbst schuld. Ja, dass ich da, schuld. Ja, ich vergesse es immer, dass ich da auch einen Account habe. Das vergesse ich immer. Aber gestern kam dann eine Mail irgendwo Also das war sehr, sehr, sehr nett. Also ich denke mal so für 1 Euro so einen Film schauen, ist doch super. Gibt's denn gerade Serien? Guck, Kai, du bist ja so ein Seriengucker. Was guckst du gerade? Ich gucke The Good Wife im Moment. The Good Wife. Und Bob, guckst du Serien? Nee, gar nicht. Im Moment läuft bei mir nichts. Okay. Ja, ich gucke immer noch Suits, bin dabei, demnächst Ende zu sein und habe jetzt gesehen, dass jetzt endlich auf Netflix die 4. Staffel von House of Cards kommt. ich wollte es gerade sagen, wenn es nicht gesagt hättest, hätte ich dich darauf hingewiesen. Das gibt es aber auch nur auf Netflix, oder House of Cards? Nee, das Lustige ist, die ersten gab es ja, glaube ich, bei Netflix und die 4. Staffel gibt es schon länger bei Amazon Prime, aber für Geld und Netflix kostet ja lediglich das, was du zahlst monatlich, ansonsten brauchst du leider nichts kaufen, das ist ja alles kostenlos. Und ich glaube jetzt, irgendwann im September gibt es dann endlich die 4. Staffel House of Cards auf Netflix. Na gut. Ja, ich muss mal gucken, ich bin jetzt glaube ich bei Dings auf Staffel 4, ich glaube 5 Staffeln gibt es bei Amazon, da muss ich auch mal gucken, wo es weitergeht. Ich weiß es auch immer nicht. Ich muss immer so schmunzeln. Ich will da noch viel gucken. Ich muss ja, ich will ja auch immer noch die. Das ist ja das total Geile. Das kann ich jetzt auch mal live machen. Ich gebe jetzt mal live hier was ein. Wie heißt denn das? Live was ein. Ja, pass auf. Mädchen. Der Hatti traut sich was doch. Serie Kloschüssel. Klaus weiß, was ich jetzt finde. Der Bob auch. Ja. Dead Like Me. Das ist total geil. Ich vergesse jedes Mal diesen Namen und ich kann mich immer daran erinnern, dass ich bei Klaus mal gehört habe, der hat irgendwie eine Serie geguckt, da kriegt irgendein Mädel irgendwie eine Kloschüssel am Kopf. Und ich gebe dann immer jedes Mal ein Mädchenserie Kloschüssel. Dann kriegst du gleich als ersten Punkt Wikipedia Dead Like Me. Und das will ich unbedingt gucken, das soll ja gut sein. Also Bob hat es gesehen und Klaus auch, ne? Ja, das wo gibt es das bei Amazon oder wo gibt es das? Ja, du, das habe ich auf Netflix, glaube ich, geguckt. Aber ihr könntet mir mal helfen, bitte. Ja, gerne. Bitte. Was ganz was Spezielles. Und zwar suche ich danach, wo ich einen Link, wo ich meine CCC-Tickets kaufen kann. Ich suche wirklich seit Wochen schon. Ich finde diese Seite nicht. Ich bin Englisch wirklich völlig unterbelichtet und helft mir bitte. Wo gibt's CCC-Tickets zu kaufen? Jetzt muss ich mal ganz kurz helfen. Also Chaos Communication Congress. Ach so. Welcher ist das? 343 oder wo sind wir? 32 oder 33 C3, ich weiß es nicht. Ja, hier, ist doch. Ja, dann mal zu. Wo? Im Chat. Ja. 33C3 Tickets are available. You can find the ticket store at http://tickets.event. Moment, poste ich auch noch hier rein. Ja, und dann? Wo da? Weiß ich nicht. Lädt noch bei mir. Bob, wie lange willst du da hin? Ich will die meiste Zeit eigentlich da bleiben. Erstmal danke für den Link. Tickets are available now. Bei mir lädt's nicht, komischerweise. Warum? Wo schläfst du? Bei mir lädt's auch nicht. Bei meiner Tante. Hast du Chrome? Ja. Soll ich mal im Firefox probieren? Also, im Firefox, bei mir läuft's. Okay. Ist ja schön, dass der Chaos Computer Club in der Lage ist, für alle Browser-Versionen das zur Verfügung zu stellen. Nee, macht's bei mir im Dings auch nicht auf. Ja, eben. Ja, bei mir auch nicht. Also ich krieg die Seite nicht auf. Website nicht erreichbar. Ja, was tun, sprach Zeus. Ich will da hin. Besoffen. Ja, ruf doch mal den Tim an. Du kennst doch den gut. Ja, der Nachtzug sagt auch Fehler. Verbindung fehlgeschlagen. Vielleicht ist die Seite runter im Moment. Ja, oder in case you are not tight budget or you can... Ja, schreib doch denen mal E-Mail, die Seite ging nicht. Hier ist die E-Mail-Adresse. Von wann bis wann geht das? Vom 27. Dezember bis 30. Dezember, ne? Genau. 90 Euro kostet Ticket. Ja, ist doch scheißegal. Ich sag's ja nur. Ich würde auch das 130er kaufen. Also, nur. Bob, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, ich werde dieses Jahr auch ich werde auch kommen. Ja, wäre cool. Wo findet das denn statt? Hamburg. In Hamburg. Wann? Zwischen den Feiertagen. 27. bis 30. Dezember. Nee, da kriege ich keinen Urlaub. Ich weiß gar nicht. Muss man alle Tage mitnehmen? Nein. Wenn nur ein Tag kommst. Nee, also zwei Tage würde ich schon machen. Also ich würde schon irgendwie so einen Tag kommen, würde sagen, komm, abends saufen wir ein und dann den Samstag oder so miteinander verbringen und dann würde ich sonntags nach Hause fahren oder so. Da hätte ich schon Bock drauf. Ja, du, wenn ich da bin, ne, dann sind wir da meistens so bis abends, keine Ahnung, kann auch mal später werden, aber ja, es kommt halt drauf an, was ist, ne? Was so auf dem Plan steht. Ja, ich muss mal gucken. Also ich deine gucken. Vorträge und ja. Nee, also ich wollte schon immer hinfahren zum CCC. Ich muss nur mal gucken. Nur ich kriege diese Karten wieder nicht gekauft. Und dann beim nächsten Mal, weißt du, dann sind die wieder ausverkauft. Und dann muss ich wieder sehen, dass ich irgendwie von jemandem, der sich ja beim Rollerfahren die Beine gebrochen hat oder die Arme da irgendwie eine Karte kriege. Ja, aber das ist auch blöd. Will ich auch machen. Ich muss dann gut, ich muss dann ja auch noch Hotel buchen und Bahn. Ja, das brauche ich alles nicht. Aus Hannover könnte ich dich mitnehmen, weil Hannover komme ich quasi vorbei. Ja, na gut, da müssen wir uns abquatschen. Müssen wir mal gucken, weil ein bisschen Metronom, das kostet nicht viel. Nee, du kommst zum du kommst dann zum Flughafen am besten. Mit der Bahn, dann könnte ich dich da oben abhalten. Ja, das Flughafen komme ich halt von der Tür her, das müssen wir intern kurz noch. Ja, das machen wir dann mal in Ruhe. Ich muss mal gucken, also Tickets sind ja auch mal schnell weg und ja. Müssen wir nicht die Hörer belasten, aber ja, gut, obwohl Hörer, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der mich, hier, der Martin vom Metacast, da darf ich bestimmt schlafen, ne Martin? Der Klaus? Oder? Was denkst du, Klaus? Bei Martin vom Metacast. Ja, dann gehe ich mit dem. Ich kenne den seine häuslichen Verhältnisse nicht, aber der freut sich bestimmt ein Loch im Bauch und der ist bestimmt auch da. Da könnte er sicher sein. Den könnte er auf jeden Fall treffen. Der hat einen Wohnwagen, habe ich heute gehört. Ja, hat er gesagt, also der ist auf jeden Fall da. Oh, schon wieder. Weißt du nicht, wie das Bier kaputt? Also der 32C3 ist der vom letzten Jahr. Dieses Jahr heißt der 33C3. Oh Kai, das hast du aber gut erkannt. Wunderbar. Ja, und deswegen geht das mit den Tickets auch nicht mehr. Ja, dann musst du da auf der Seite mal gucken. Irgendwann wird da was mit Tickets kommen, denke ich mal. Voller Link. Das machen wir jetzt. Ja. Ja gut. Also wer Informationen hat zum CCC, möge das in uns anschreiben oder sonst irgendwas. Und, ja, an den Bob vor allem, der mag gerne hin. Vielleicht weiß der Martin ja was vom Metacast, der wohnt ja gleich ums Eck. Vielleicht kann er ja Karten besorgen, vielleicht kann er irgendwie vorbeifahren und was. Da könnt ihr euch ja mal kurz schließen. Dann machen wir mal ein paar Termine. Subscribe 8 ist in München auch noch dieses Jahr. Richtig, genau. Im Oktober. Und ich wohne in München. Da, ja, du kommst da hin, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall da, ja. Also wer da Interesse hat, kann sich auch mal kundig machen. Ist das sendezentrum.de oder wo muss ich auch? Ja, das ist irgendwie, das ist ehemalig Potloff Publisher. Ja, aber Workshop. Kai ist Sendezentrum, ist richtig. Ja, genau. Podcast. Da könnt ihr mal gerne gucken. Da kann man mich treffen, wenn man will, wer mag. Da bin ich auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich werfe das jetzt mal so in den Raum. Der Ticketverkauf. Wir haben schon September, ihr Nasen. Ich kann immer noch kein Ticket kaufen. Es ist immer, wie es ist, ja. Es ist immer das Gleiche. Genau. Und wir haben natürlich das Podcamp in Essen. Da haben wir eine schöne Folge beim Raucherbalkon aufgenommen. Da kann man reinhören und sich kundig machen, wer da Lust hat zu kommen. So, und damit schließen wir das Thema Podcast ab für heute. Hat noch einer eine schöne Geschichte für uns. Hören wir auf, oder was? Ja, ich weiß nicht. Naja, weil Podcast ist Podcast. Wir machen doch gerade Podcast, oder nicht? Ja. Na, dann ist so gut. Geschichte. Keine Ahnung, ich hab keine im Moment. Eine Geschichte. Und ihr? Nee, nicht so. Also für mich wird es jetzt auch nicht mehr besser, weiß ich nicht. Also soll ich noch ein Bier aufmachen oder nicht? Ja, klar. Also dann. Aber jetzt, ich meine, jetzt darfst du hier keine riesengroße Story oder so erwarten von mir. So aus dem Stegreif. Ich würde sagen, lass uns doch noch ein bisschen ins Dings gehen, ins Google Hangouts. Bisschen Spaß dann haben. Auch noch, ich habe die Haare nicht gemacht. Und mit dem Podcast, das lassen wir jetzt einfach mal sein, oder? Weil ja, ich habe keine Kamera an dem Laptop hier. Ja, aber, ich auch nicht an meinem Rechner. Ja. Aber wir können ja mal zumindest die Aufnahme mal zumachen. Wir können ja noch live bleiben, aber ich glaube, für die Aufnahme sagen wir mal Tschüss an der Stelle, oder? Schau, es läuten auch schon die Glocken. Ach. Ja, ich finde das eigentlich auch gut. Ein schönes Ende. Gute Nacht, schlaft schön. Ganz genau. Stellt euch vor, es ist Weihnachten, es schneit. Ihr habt kalte Füße. Ja, genau. Dann sag ich mal, bis zur Weihnachtssendung, oder? Ja, eine machen wir dies ja noch. Vielleicht machen wir eine noch. Ja. Ja, klar. Genau, so ein Après-Ski. Und dann trinken wir schön Glühwein. Oh ja, da trinken wir Glühwein. Das ist eine gute Idee. Am besten treffen wir uns auf einer Hütte irgendwo mit einem Zoom H2N und machen die ganze Geschichte mal. Das wäre so. Das wäre es bei Schnee, unten im Dorf, Glocken, genau. Die Leute, die Glocken. Glocken, Leute. Mit der Kuh Elsa. Ja, so. Genau. Und ganz leise fällt der Schnee runter. Und herrlich. Piccolo Pony. Lala. Ciao. Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.